Ein ganz herzliches Willkommen im Namen vom Kommunistischen Bündnis Uns Ganze. Am 30. Januar, also morgen, lädt die extrem rechte, aber bis weit ins bürgerliche Spektrum reichende FPÖ sich selbst und einen Haufen gleichgesinnter Burschenschaft in die prestigeträchtige Wiener Hofburg zum Akademikerball ein. Diese elitäre Tanzveranstaltung ist ein Stelldichein schillernder Antisemiten, Rassisten und Nationalisten. Die antifaschistischen Proteste der vergangenen Jahre haben dazu geführt, dass die Teilnehmerzahl von mehreren tausend auf ein paar hundert gesunken ist. Das freut uns. Das kann man von der europäischen Rechten leider nicht behaupten. Ganz im Gegenteil lässt sich einer starken rechtspopulistischer Parteien in ganz Europa erkennen. Schon zu Beginn der Proteste gegen den noch damals genannten Wiener Kooperationsball wurde unsererseits betont, dass sich dort eine Allianz von Nazis, Burschenschaften und Elite versammelt. Vor allem aber bleibt der Protest nicht nur ein Linksradikaler, sondern hat eine für Österreich ungewöhnliche Breite erreicht. Trotzdem scheint der Protest gegen den Ball als ein Affront gegen den österreichischen Normalzustand verstanden zu werden. So wurde auch zum Akademikerball 2014 wieder auf eine Eskalation im Vorfeld gesetzt. Sogenannte gewalttätige Autonome, gerne aus dem Ausland, und mögliche Angriffe auf Ballgäste mussten Polizei und Boulevardpresse für ein Szenario dienen, dass das Schaltrang in der Wiener Innenstadt kurzzeitig zur Straftat werden ließ. Als daraufhin einige Schalben in der Innenstadt zu Bruch gingen, folgte der staatliche Beißersex. Der Demonstrationsteilnehmer Josef aus Jena saß über 6 Monate unter fahrenscheinigen Begründungen, er hätte den schwarzen Block angestachelt, in Untersuchungshaft. Trotz großem öffentlichen Drucks wurde Josef im Juli 2014 ohne Beweis aufgrund der widersprüchlichen Aussagen eines einzelnen Zivilpolizisten schuldig gesprochen und zu 12 Monaten Knast, 8 davon auf Bewährung, verurteilt. Die öffentlich geführte Debatte über den Ausgang der Demonstration gegen den Akademikerball im letzten Jahr, nämlich das Herbeibeschwören von bürgerkriegsähnlichen Zuständen durch ein paar umgeworfene Mistkübel, Bengalos und einige kaputte Scheiben, hat die autonome Antifa Wien zum Anlass genommen, im Zuge der NoWKR-Mobilisierung eine mehrteilige Veranstaltungsreihe unter dem Titel »Für ein Ende der Gewalt« zu organisieren. Mit dem diesjährigen Motto soll sich allerdings nicht dem allgemeinen Distanzierungswahn angeschlossen werden, der dem Antifaschismus um jeden Preis die Scheuklappen des bürgerlichen Gesetzbuches aufzwingen will. Heute Abend wollen wir gemeinsam mit unseren Gästen erstens die theoretisch-systematische Frage zum Verhältnis von staatlicher Gewalt und Militanz in der bürgerlichen Gesellschaft stellen. Zweitens wollen wir uns die historische Entwicklung im Umgang mit Militanz in der radikalen Linken anschauen und drittens unsere Gäste zu ihrem subjektiven Handeln und der eigenen Haltung befragen. Wir begrüßen euch heute hier bei der Veranstaltung Blockade oder Barrikade über Sinn und Unsinn linker Militanz. Wir als Moderation von Uns Ganze Bündnis freuen uns heute hier über Jörn Schulz, der sich in der zweiten Hälfte der 70er in einer Schülergruppe gegen AKWs politisierte und die 80er in der Autonomszene Hamburgs verbrachte. Heute ist er Redakteur der Jungle World und befasst sich mit freischaffender Subversion. Des Weiteren begrüßen wir Thomas Seiler zu meiner Rechten, Philosoph, Autor und Aktivist, unter anderem Mitglied der interventionistischen Linken und Mitarbeiter der Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International. Zu meiner Rechten Robert Voltin, der Redakteur von Grundrisse, Zeitschrift für linke Theorie und Debatte ist und Autor verschiedener Bücher über soziale Bewegungen und politische Theorie. Dazu gehört unter anderem Und wir bewegen uns doch, soziale Bewegungen in Österreich von 68 bis 2000. Daneben das Werk mit Martin Birkner, Postoperalismus von der Arbeiterautonomie zur Multitude. Außerdem Die Körper der Multitude und Wir bewegen uns noch, welches eine Fortsetzung ab 2000 darstellt. Ganz links außen sitzt Jutta Ditfurth. Jutta Ditfurth ist Soziologin und Autorin. Unter anderem hat sie eine Biografie über Ulrike Meinhof geschrieben. Und sie ist Mitbegründerin der Ökologischen Liste Deutschlands. Linke Liste, Entschuldigung. Daneben sitzt Thomas Ebermann. Thomas Ebermann ist Publizist, unter anderem schreibt er in der Konkret. In den letzten Jahren hat er vor allen Dingen auch Theaterstücke inszeniert und auf die Bühne gebracht. Das letzte war der eindimensionale Mensch und davor der Firmenhymnenhandel. Wir wollen direkt mit dir, Thomas, mit der ersten Frage anfangen. Achso, Entschuldigung, habe ich dir was vorweggenommen? Ein bisschen. Sorry. Den Podiumsteilnehmerinnen wurden vorab drei thesenartige Fragen zugeschickt, zu denen sie hier gleich in aller Kürze ein Statement vorlegen sollen. In den Thesen finden sich Diskussionsstände zum Thema Gewalt und Militanz vom kommunistischen Bündnis ums Ganze wieder. Dennoch, wir haben dazu gemeinsame Überlegungen und eine bestimmte Praxis, die aus den bisherigen Erfahrungen und aus den aktuellen Analysen resultiert. Nach der ersten Fragerunde von uns an euch habt ihr die Möglichkeit, als Referentinnen innerhalb des Podiums aufeinander einzugehen. Im Anschluss wollen wir uns danach Fragen aus dem Publikum widmen und haben Zeit für eine moderierte Diskussion eingeplant. Die gesamte Veranstaltung schätzen wir auf 1,5 bis 2 Stunden. Ja. Ich würde es. Guck trotzdem schon mal, wann der Nachtbus fliegt. Es gibt ein Portier. Fangen wir mit der ersten Frage an. Nehme ich an dich, Thomas. Ich sage sozusagen noch ein kleines Statement vorweg. Die wie immer auch strukturelle, implizite Gewalt der herrschenden Verhältnisse ist die zentrale Kritik der radikalen Linken. Die Radikalität dieser Kritik liegt auch darin, im Kampf gegen jene Gewalt und für Befreiung und Emanzipation Militanz nicht auszuschließen. Doch wie kann das Gewaltsame der Verhältnisse von der Militanz dagegen klar unterschieden werden? Sag doch mal. Ja, einer muss das jetzt sagen. Ich will meine Zurückhaltung, was konkrete Ratschläge betrifft, mit einem Zitat von Herbert Marcuse, der meine jetzige Stellung in der Gesellschaft betrifft, wenigstens einleiten. In der bedeutenden Schrift Repressive Toleranz heißt es über die Militanten: Es gibt keinen Richter über ihn, außer den eingesetzten Behörden, der Polizei und ihrem eigenen Gewissen. Wenn sie Gewalt anwenden, beginnen sie keine neue Kette von Gewalttaten, sondern zerbrechen die etablierte. Wenn man sie schlagen wird, kennen sie das Risiko, und wenn sie gewillt sind, es auf sich zu nehmen, hat kein Dritter, am allerwenigsten der Erzieher und Intellektuelle, das Recht, ihnen Enthaltung zu predigen. Hätte sich das einige Jahrzehnte die verrottete Elite der deutschen Intellektuellen hinter die Ohren geschrieben, wären uns einige 10.000 Abgrenzungsrituale erspart geblieben. Das ist ja geradezu reflexhaft, dass diejenigen, die nicht in so etwas sind wie Demo-Leitung oder Bündnisverhandlung, glauben, schlaumeiern darüber reden zu müssen, meist auch noch moralisch aufgeblasen, mit welchen Kriterien sie die Aktivisten maßregeln sollten. Meine Zurückhaltung speist sich also daraus, dass ich seit längerer Zeit in solchen Demo-Leitungen und sowas nicht mehr bin. Und wenn denn das Emblem Intellektueller auf mich passt, dann bin ich mit dieser Warnung von Herbert Marcuse gemeint. Jetzt geht's los. Ich mag nicht so schnell über den oft benutzten Begriff der strukturellen Gewalt hinweggehen, ohne mindestens ein paar Worte dazu zu sagen, was das ist. Denn gerade wenn ich im autonomen Milieu bin, beobachte ich manchmal, dass sie alle Worte, aber nicht immer allen bereit kennen. Strukturelle Gewalt meint, und es gibt eine theoretische Debatte, sagen wir es so, die der Frage nachgeht, was den Zusammenhalt, den Burgfrieden, das Zusammenhappen der Gesellschaft ausmacht. Drei wichtige Theorien würde ich voneinander unterscheiden. Es ist Einmal die Aussage, das sei die Repression, die Strafandrohung. Das zweite ist, das sei der Konsens, das Einverständnis der Menschen mit der Welt und der gesellschaftlichen Formation, in der sie leben. Und das dritte, was daneben gelagert ist, dass unser Leben strukturiert sei von der Konkurrenz. Ich glaube, dass zunächst mal der Begriff strukturelle Gewalt darauf abzielt, dass es empirisch richtig ist, dass die meisten Menschen, wenn man sie befragt, also positivistisch befragt, von Meinungsforschungsinstituten, die bekanntlich nichts rauskriegen, außer was die Menschen meinen, die also keine Ursache für das Meinen ermitteln können, geben die meisten Menschen in Deutschland, wahrscheinlich in Österreich ganz bestimmt auch zu Protokoll, sie sind im Großen und Ganzen zufrieden und beklagen da Missstände. Das ist wahr. Ich lebe in einer Gesellschaft des gesellschaftlichen Konsens. Trotzdem will ich darauf aufmerksam machen, dass der Begriff der strukturellen Gewalt gerade immer die Verzahnung von Bewusstsein und Strafandrohung bedeutet. Das heißt, in einem Leben eines Systemkritikers, also das ist ja eigentlich ein Leben in einer Parallelgesellschaft, was den Kopf betrifft. Man denkt über völlig andere Dinge, nach hat völlig andere Wertmaßstäbe für als lächerlich, was die gerade denken, plural diskutieren zu müssen und so weiter. Ist der große Teil des Lebens besteht darin, zu relativieren, das, was man eigentlich für moralisch auf dem Paletti hält, an der Strafandrohung. Das heißt sozusagen die Automatik, dass ich im Supermarkt in der Regel bezahle, hat nichts damit zu tun, dass ich denke, die Menschen oder gar ich müssten ehrlich sein, sondern es hat eine relativierende Abwägung zum Strafmaß dessen, was mich erwischt. Außerdem die gleiche Reflexion findet statt, wenn ich nicht schwarz fahre. Das kommt in der Meinungsforschung an, als alle Menschen sind gern ehrlich. Oder man muss bezahlen, sonst würde ja Missbrauch geschehen oder irgendetwas von dieser kruden bürgerlichen Ideologie. Gesteigert ist es, dass alle im Grunde genommen wissen, welche Berufe sie nicht ausüben könnten, hätten sie eine bestimmte Haltung dazu. Es ist undenkbar, sich ein Lehrer zu denken oder eine Lehrerin, die sagt, mich ekelt es, Kinder zu sortieren mittels des Systems der Benotung. Das glaube ich nicht. Also Menschen einsortieren in ihre zukünftigen Karriere, Chancen, das glaube ich nicht. Würde dieser Lehrer und Lehrerin das praktizieren, wäre die sofortige Entlassung ihre Folge. Würde sie es clandestin und für eine Ausnahme mal machen, natürlich nicht. Aber im Prinzip, dies gilt nahezu für alle Tätigkeiten, wo die Menschen dann immer aussagen, dass sie das mit der gerechten Benotung in diesem Fall eigentlich ganz richtig und gerecht finden. Dahinter steht aber die staatliche Drohung, wenn du es nicht gerecht findest und praktizierst, dann wirst du von deinen beruflichen Möglichkeiten ausgeschlossen. Darum drauf, das meint der Begriff strukturelle Gewalt, steht die Erpressung jedes einzelnen Menschen, sein Leben so einzurichten, dass die wahre Arbeitskraft, über die er verfügt, Anwendung findet, also entlohnt oder bezahlt wird. Wer das nicht hinkriegt, wird er mit in Armut. Und niemand würde sagen, dass das ein unglaublich gewaltsamer Akt ist, jedenfalls im Alltagsbewusstsein, sondern würde sagen, ja, so ist die Gesellschaft nun mal eingerichtet. Also wir sprechen immer bei der strukturellen Gewalt davon, dass sie einerseits, dass sie einerseits die Strafandrohung im Unterbewusstsein oder im Vorgang des Fremdzwangs zum Selbstzwang lauert und andererseits, dass die gesamten Verhältnisse, in denen wir leben, dazu führen, dass wir unser Leben so strukturieren müssen, dass wir die wahre Arbeitskraft, über die wir verfügen, verkaufen müssen. Vor diesem Hintergrund erscheint alles, was meistens als Gewaltdebatte dann explizit geführt wird, in meinen Augen mehrheitlich, und ich werde die Ausnahmen gleich noch nennen, lächerlich, schlicht und einfach lächerlich. Bagatelle. Das Bürgertum hat so eine Angst vor Unruhen. Man denkt oft, das hat sich genetisch fortentwickelt, seit ihre Urgroßeltern wirklich mal Angst vor Enteignung haben mussten. Also irgendwie in Wien um 1918 oder so. Dass sie jede gesellschaftliche Unruhe, die über das Maß der verordneten, meist selbst infantilisierenden Rituale der Opposition hinausgeht, unglaublich aufblas. Ich möchte damit sagen, was morgen passieren wird, wenn nicht etwas passiert, was ich jetzt nicht antizipieren kann, ist gemessen an dem, was Alter ist, Bagatelle. Es ist Bagatelle, wenn etwas kaputt geht. Wir haben in Hamburg sowas wie vor einem Jahr ein bisschen Demo wegen Lampedusa-Leute kriegen keinen kriegen keine Garantie gegen Abschiebung und die Rote Flora ist gefährdet und die Esso-Häuser werden gerade abgerissen und machen eine Demo und es geht ein bisschen was kaputt. Und die Schlagzeile am nächsten Tag der größten Zeitung ist in Hamburg ist das Schanzenviertel nicht in Trümmer. Ich denke, man geht da spazieren und sagt, das sind wirklich nicht wahr auf der Demo. Ja, also das war schon mein Oberhalb dessen, was so einfach ist, aber es war nichts. Es war nichts gemessen an der Tatsache, dass wir hier dagegen demonstrieren, dass möglicherweise Leute, die über Lampedusa und im Regelfall über Libyen gekommen sind, nach Hamburg abgeschoben und möglicherweise in den Tod abgeschoben werden sollen. Es war Bagatelle. Der Witz dabei ist, dass die Militanten, ob der Dämonisierung, die sie durch die bürgerliche Welt erhalten, selber ihren Bruch mit der bestehenden Ordnung zu überschätzen leiden. Das ist unwahr, das muss man ebenso wenig glauben wie die Propaganda. Die Militanz ist ein sehr oberflächliches Moment des Bruchs mit der bestehenden Ordnung, hat nicht so viel Tiefengang, wie die Akteure es im Regelfall denken. Ich will also abschließend sagen, und dann ein ganz kleines Zitat, noch bin ich schon an meiner Kante der Rede, ich will sagen, dass für die Militanz spricht hauptsächlich, außer in den Fällen, wo wir davon sprechen können, dass sie reale Erfolge erzielt haben, das kann ich aufzählen, das gibt es, spricht hauptsächlich die Idiotie des anderen Angebots zu protestieren. Dieser Zwang der bürgerlichen Gesellschaft zur Selbstverharmlosung und Selbstinfantilisierung des Protests. Dieser Irrsinn, der darin besteht, den bürgerlichen Talkshow-Anforderungen von Kreativität auch noch in der Auflehnung gegen das Bestehende unterworfen zu sein. Ich drehe am Rad, wenn wieder mal irgendwo die Bildung gekürzt wird, die Studenten transparent hochhalten, die Bildung geht baden und dann auch noch nass in den städtischen Brunnen springen und denken, das sei fantasievoll. Ich drehe durch, wenn wieder mal irgendwo Sozialkürzung ist, behauptet wird, der Sozialstaat werde zu Grabe getragen und vier trostlose Gestalten so einen Sarg tragen, auf dem dann steht, das sei der Sozialstaat. Ich drehe am Rad, wenn mir Phänomene des Symbolismus in meiner Biografie begegnet sind, wie Tasten für den Frieden, also offensichtlich ohne jede Kausalität. Ich drehe insbesondere am Rad, wenn die höchste Form des Konformismus sich auch noch als widerständig dünkt. Die höchste Form des Konformismus ist der kritische Konsument. Also nichts ist selbstverständlicher in dieser Gesellschaft als Kaufen und Verkaufen von Waren. Mit der Verkrümeltheit darüber sein Leben zu verbringen, ist die Hölle, sag ich euch, ist Konformismus hoch drei. Und als letztes Beispiel dieser Selbstverharmung. Also ich kann es psychologisch nicht aushalten zu üben, dass ich weggetragen werden soll. Ich kann das nicht. Ich kann ein Kräfteverhältnis einschätzen, dass die Bullen mehr und besser ausgerüstet sind als wir. Dann schlage ich wohl, wir treten den Rückzug an. Aber Unterhalt und womöglich auch noch dieses schlimme Lied, wehrt euch, leistet Widerstand, was ja schon im Soundteam Untertanengeist hat, zu singen, das kann ich nicht ertragen. Ein letztes Beispiel aus dieser Reihe, kürzlich sage ich im Fernsehen, Die Gruppe Attac, also weltberühmt für fantasievolle Aktionen, macht eine Aktion in Berlin und verteilt vom Reichstag einen großen Misthaufen. Nun steht da der Redner, freut sich, Fernsehkamera ist auch da. Und seit dieser Misthaufen bedeutet, Reichtum, wenn er aufgehäuft wird, stinkt. Wenn er jedoch übers Land gleichmäßig verteilt ist, bringt er gut den Boden. Und ich denke, mehr Plemplem geht nicht. Entweder ich nehme das, was ich für Unterdrückung, für Menschenverachtung, für Menschenfeindlichkeit, für sonst was halte, ernst und versuche das in meinen Aktionsformen, so hilflos und marginal ich in der Gesellschaft bin, auszudrücken. Dann beteilige ich mich nicht am Rhythmus der bürgerlichen Kaspereien, Selbstverharmlosung und Infantilisierung, sondern schätze Kräfteverhältnisse an und drücke damit aus, dass man das, was man morgen als Versammlung dieser reaktionären Burschenschaft dann ernst nimmt und verhindern will. Und nicht beweisen will, dass man eigentlich eine Anstellung in der Werbeindustrie verdient. Das ist mein Hauptargument für sozusagen, dass ich oft, auch wenn ich dort überlachen muss bei den Militanten. Wenn das Letzte, was ich vorhin gesagt habe, ist wirklich ganz kurz, Paula. Okay. Ich wollte sagen, wenn ich so geredet habe, wie ich jetzt geredet habe, kann es sein, dass ich den Eindruck erweckt habe, über ein reales Problem hinweggegangen zu sein. Das will ich deswegen noch einmal Herbert Marcuse, seine großen Vorträge in Berlin vor knapp 50 Jahren. Er sagt dort, andererseits besteht gar kein Zweifel, dass im Verlauf revolutionärer Bewegung Hass entsteht, ohne den Revolution überhaupt nicht möglich ist, ohne den keine Befreiung möglich ist. Nichts ist entsetzlicher als die Liebespredigt, hasse nicht deine Gegner, in einer Welt, in der Hass durchaus institutionalisiert ist. Im Verlauf der revolutionären Bewegung selbst kann natürlich dieser Hass umschlagen in Grausamkeit, Brutalität und Terror. Die Grenze zwischen den beiden ist entsetzlicherweise außerordentlich flüssig. Alles, was ich wenigstens dazu sagen kann, ist, dass ein Teil unserer Arbeit darin besteht, diesen Umschlag, soweit es überhaupt möglich ist, zu verhindern, das heißt zu zeigen, dass Brutalität und Grausamkeit eben notwendigerweise zum System der Repression gehört und dass ein Befreiungskampf diesen Umschlag des Hasses in Brutalität und Grausamkeit eben nicht braucht. Das ist die Grenze. Das ist die Form, in der sich die notwendige Gegengewalt, die Gewalt, die versucht, die Kette der Gewalt zu durchbrechen, immer wieder relativieren muss. Das heißt, wir hatten in der Geschichte linker Bewegung, linker Militanz, Momente dieser Brutalität und Grausamkeit, und wir hatten in der Geschichte linker Militanz auch Erscheinungen, wo ich gegen das Postulat, mit dem ich begonnen habe, der intellektuelle muss zurückhalten, sich einmischen, wenn er nicht Akteur ist, verstoßen möchte. Wir hatten Fälle, wo eine einzige törichte Grausamkeit oder Anschlag oder etwas die ganze Bewegung für viele Jahre erledigt hat. Die Schüsse an der Stadtbahn West auf Polizisten waren etwas so. Deswegen glaube ich, ich wollte plädieren für die Durchbrechung der Kette der Gewalt durch Militanz, ohne damit zu sagen, es besteht kein Problem, das den Umschlag von Militanz in Grausamkeit sozusagen als etwas behandelt, das wir nicht thematisieren müssen. Meine nächsten Beiträge werde ich kürzen. Dankeschön. Kommen wir nun zum konkreteren Teil, der stärker handlungsbezogen ist. Wir würden uns dabei gerne an dich, Thomas, richten. Wie sehen emanzipative, befreiende Formen der Militanz aus? Und geht es bei unserer Militanz nicht eigentlich nur darum, die herrschende Ordnung infrage zu stellen und die Grenzen des Bestehenden und Erlaubten explizit zu übertreten, sodass Militanz durchaus auch symbolisch, friedlich und passiv funktionieren kann, solange sie aus der Sicht der herrschenden Ordnung und der Verhältnisse subversiv wirksam sind? Schönen guten Abend. Wir sind ja hier alle so eine 50-Plus-Runde. Deswegen ist meine Ratschlagskraft auch begrenzt. Seit 2012 bin ich in keiner Demo-Leitung mehr und werde das auch nicht mehr sein. Emanzipatorische Formen von Gewalt habe ich erlebt ab den 70ern in der Hausbesetzungsbewegung, der Anti-AKW-Bewegung, bei den Startbahnkämpfen, von denen Thomas eben gesprochen hat, in der Solidarität mit Gefangenen aus der Stadtguerilla. Ich habe selber auch erlebt, ich bin Mitarbeiter von Medico International, einer Hilfs- und Menschenrechtsorganisation, die historisch die Hilfsorganisation oder eine Hilfsorganisation an der Seite der antikolonialen Befreiungsbewegungen war. Das Problem daran ist, und damit bin ich dann beim Thema und auch im letzten Marcuse-Zitat, dass man damit an der Seite nicht nur, aber maßgeblich von Niederlagen war. Ich bin beim Medico Südasien-Koordinator, bin mehrmals jährlich in den Ländern Südasiens und war und bin seit langem eng mit Sri Lanka befasst. Auf Sri Lanka gab es einen 30-jährigen Befreiungskampf der tamilischen Minderheit gegen den rassistischen Staat der singhalesischen Mehrheit. Dieser Befreiungskampf ist 2009 in einer vernichtenden Niederlage beendet worden. Innerhalb von 3 Monaten im Frühjahr 2009 sind 40.000 Menschen umgebracht worden. In den 2 Folgejahren waren 200.000 Menschen tamilischen Hintergrunds in einem System von Zeltlagern unter blanker Sonne und unter der permanenten Willkür ihrer singhalesischen Bewacher interniert. Der Übergang zum bewaffneten Kampf, zu der Form von Militanz, bei der es dann tatsächlich ernst wird, geschah in den 1980er Jahren in Beantwortung einer landesweiten Serie von Massakern an Tamilen, bei denen damals mehrere hundert Menschen gestorben sind. Die Genossinnen und Genossen, die damals mit dem Befreiungskampf, mit dem Übergang zum bewaffneten Kampf begonnen haben, waren insofern nicht nur subjektiv, sondern in gewisser Weise auch objektiv im Recht, das zu tun. Sie sind in der Folgezeit alle Opfer von Gewaltaktionen geworden und sind Täter von Gewaltaktionen geworden. Und jetzt komme ich an das Marcuse-Zitat zurück, an das erste, in dem eine Stelle problematisch war, der Thomas hat sie aber auch hinterher relativiert, nämlich die Formulierung, dass wer die Kette der Gewalt unterbricht, nicht eine neue Kette von Gewalt in Gang setzt. Das halte ich für eine nicht stimmige Formulierung, mit der man sich rausredet. Ich habe eben gesagt, dass die Genossinnen und Genossen, die in den 80er Jahren mit dem Übergang zum bewaffneten Kampf begonnen haben, subjektiv und objektiv im Recht waren, das zu tun, nach der Serie von Massakern, aber auch nach jahrzehntelanger Erfahrung systematischer rassistischer Unterdrückung. Dennoch sind sie, und das sehen sie auch selbst so, und ist Teil des Leidens an ihrer eigenen Militanz, dennoch sind sie mitverantwortlich geworden daran, dass der bewaffnete Befreiungskampf nach seinem Beginn der 1980er Jahre bis zum Ende 2009 200.000 Tote gekostet hat. Man kann sich als Mitbeteiligter auch dann von der Mitverantwortung nicht freisprechen, wenn die Hauptverantwortung für diese Toten beim rassistischen Staat liegt. Nach 2009, jetzt in einem Punkt nochmal, den ich hervorheben möchte, nach 2009, das heißt nach der totalen Zerschlagung der LTTI, der Liberation Party of Tamil Eelam, durch den singhalesischen Staat, hat es und gibt es noch immer vereinzelte Militanzaktionen, meist überlebender junger Kämpferinnen und Kämpfer der Tamil Tigers. Diese Gewaltaktionen sind strategisch absolut sinnlos. Sie sind aber in meinen Augen legitim, weil sie unter den gegebenen Bedingungen dort sowas wie ein letztes existenzielles Zeugnis der Nichtunterwerfung sind. Erreicht politisch wird mit diesen Gewaltaktionen definitiv nichts mehr. Sie sind damit, ich meine, dass es einerseits, und auch das ist schon gesagt worden, möglich ist, definitiv nicht oder antiemanzipatorische Formen von Gewalt zu benennen. Ich meine gleichzeitig, dass es sehr schwierig ist, eindeutig zu bestimmen, was emanzipatorische Militanz oder Gewaltaktionen sind, weil der Übergang zu nicht-emanzipatorischen Formen fließend ist. In dem Sinne würde ich sagen, dass das Verhältnis zu Gewalt, von dem man gar nicht freikommt, wenn man ernsthaft auf Befreiung setzt, und das meine ich jetzt wortwörtlich so, ein tragisches Verhältnis ist, weil es notwendig einschließt, nicht emanzipatorisch gehandelt zu haben, irgendwann, wenn es ernst ist. Jetzt mache ich einen Schnitt und komme auf jüngere Erfahrungen mit emanzipatorischer Militanz, nicht in Sri Lanka, sondern in Deutschland. Ich beziehe mich jetzt auf eine Serie von Aktionen, die mit Heiligen Damm 2007 in Gang gesetzt wird, wo es ein Konzept gibt derjenigen, die das betreiben, dass man als einen erweiterten Begriff zivilen Ungehorsams benennen kann. Das merkwürdige Wort ist deswegen angebracht, weil da ich ein bisschen älter bin, weiß ich das noch, weil es sich bei diesem erweiterten Konzept zivilen Ungehorsams, das seit Heiligen Damm sozusagen in Deutschland immer wieder praktiziert worden ist, um sowas handelt wie eine abgespeckte Version dessen, was ich in den 70ern mit anderen autonomer Massenmilitanz genannt habe. Es hält aber am Kern daran fest, es ist, ich nenne jetzt mal kurz, worauf ich mich beziehe, ich beziehe mich auf Heiligen Damm, beziehe mich auf Castor Schotten, ich beziehe mich auf Dresden Nazifrei und auf die Blockupy-Aktivitäten seit 2012, glaube ich, ja, 2012. Es handelt sich dabei immer auch um militante Aktionen. Die abgespeckte Version von autonomer Massenmilitanz liegt daran begründet, dass sie ausgespielt werden und praktiziert werden im Rahmen einer strategischen Bündnisorientierung. Damit ist nicht gesagt, dass man sozusagen entschiedene Aktionen im Rahmen von Kleingruppenkonzepten und so weiter verwerfen würde oder gar ausschließen würde. Dennoch leitend in dieser Konzeption eines erweiterten zivilen Ungehorsams von Heiligen Damm bis Blockupy ist der Versuch, die eigene Militanzaktivität so zu gestalten, dass sie für die Mehrheit der am tragenden Bündnis beteiligten Leute attraktiv, und zwar attraktiv bis zum sich eingeladen fühlen ist. Das ist die Unterstellung dabei, das ist das Kunststück, auf dem es ankommt dabei, besonders dann, wenn man selber dazu in der Lage wäre, weiterzugehen und auch willens wäre, weiterzugehen, sich aber politisch zu überlegen, dass man eine Form von Militanz praktiziert, die einladend ist. Eingeordnet ist das, was Blockupy angeht, in die Überlegung, dass man den Ausdruck Blockupy, den habe ich gut, so verwendet, dass man tatsächlich eine Blockade der Stadt versucht, symbolisch, insofern es sich um eine Blockade an einem Tag handelt. In diesem Jahr wird es ein Werktag sein, das ist ein Schritt mehr, das ist auch so gewollt. Und dass man bei den Blockadeaktionen, die nur als auch militante Aktionen blockiert wirken, die Aktivität der Polizei taktisch mit einrechnet. Also 10.000 Demonstranten müssen von so und so vielen Polizisten begleitet werden, die dann ebenso dazu beitragen, dass die Straßen der Stadt verstopft sind und derart an der Blockade der Stadt helfen. Die Probe des Gelingens dieser Aktivitäten bisher, obwohl man sagen muss, dass die Polizei entschlossener mitgespielt hat, als das beabsichtigt war, die Probe bestand 2013 in einer Situation, in der die Polizei von vornherein versucht hat, die Demonstration zu spalten, sie zu kesseln. Der Kessel wurde über 9 Stunden aufrechterhalten und im Unterschied zu fast allen vergleichbaren Situationen, die ich kenne oder von denen ich weiß, hat die Kesselung, und das auch noch über eine so lange Zeit, nicht zur Spaltung der Demonstration geführt. Das heißt, sie hat nicht dazu geführt, dass die eingekesselten Militantenteile verblieben, während die Mehrheit der nicht-militanten Demonstranten den permanenten Aufforderungen der Polizei weiterzugehen, sie dürften ja demonstrieren, gefolgt ist. Das war nicht der Fall, sondern die gesamte Demonstration, das ist natürlich abgebröckelt bei 9 Stunden, das ist klar, aber im Wesentlichen ist die gesamte Demonstration während dieser 9 Stunden am Kessel verblieben. Diese Situation wiederum war so einschneidend, erstens sozusagen in der gesamten Öffentlichkeit, aber insbesondere in der Öffentlichkeit, die davon unmittelbar mitbekam, dass spontan, ohne dass das von den Blockupy-Initiatoren leitend betrieben worden ist, eine Woche später eine Folgedemonstration mit Bezug auf den Kessel, mit Bezug auf das, was da stattgefunden hat, diese Demonstration war deutlich größer nochmal. Sie war natürlich nicht militant. Die Polizei hat sich auch extrem zurückgehalten, hätte vermutlich sozusagen militante Aktionen ins Leere laufen lassen. Die war aber deutlich größer, und zwar größer, weil sie sogar über den Kreis des Bündnisses rausgereicht hat und tatsächlich dazu geführt hat, dass sich sehr viele Bürgerinnen und Bürger Frankfurts an dieser Demonstration gegen Polizeigewalt beteiligt haben. Ich glaube, dass man in dieser Perspektive weiterdenken und weiterüben sollte, auch wenn ich nicht mehr in der Demoleitung bin. Vielen Dank. Gehen wir direkt rüber zur zweiten Frage, die ich an die anderen Podiumsteilnehmerinnen dann stellen möchte. Es gab in den letzten 50 Jahren verschiedene Konzepte in Bezug auf Militanz und einen revolutionären Umsturz. In den 70er Jahren gab es noch die Hoffnung des klassischen parteikommunistischen Weges, die Massen im Trikont, aber auch in den Metropolen zu sammeln und auf die Bedingungen für eine revolutionäre Situation hinzuarbeiten. In den 80ern stehen dann die Autonomen für eine Abkehr davon und für eine Hinwendung zur Politik der direkten Aktion, sowohl in der klandestinen Kleingruppe als auch in Form von Massenmilitanz auf Demonstrationen. Seit den 90ern befindet sich die radikale Linke weltweit mehr denn je in asymmetrischen Auseinandersetzungen. Militante Aktionen haben kaum Aussicht auf mobilisierende und aktivierende Wirkung. Es geht eher darum, Sichtbarkeit aufrechtzuerhalten, zumindest Optionen zu zeigen und die totale Befriedung zu durchbrechen. Das betrifft sowohl die Tagespolitik wie Demonstrationen als auch die Nachtpolitik klandestiner kleinen Gruppen. Zudem scheint die radikale Linke darauf angewiesen zu sein, in einer Gesellschaft des Spektakels und der Massenmedien mit solchen Aktionen Resonanz herzustellen und Verbreitung zu finden. Wie können, als erstes vielleicht an Jutta gestellt, wie aus dieser asymmetrischen Situation herauskommen? Oder wie könnte zumindest ein produktiver Umgang aussehen? Und wie verhindern wir unsere Politik auf die Logiken der Massenmedien und auf eventhafte oder ausschließlich eventhafte, symbolische und spektakuläre Aktionen auszurichten? Jetzt habe ich die Arschkarte. Also ich muss vielleicht, das Ding ist nicht an, oder? Machst du? Du wolltest doch da hinten sein. Ja. Ich kann nämlich nicht so laut. Ist das jetzt zu hören da hinten? Nee. Nein, ist gar nichts an. Jetzt geht's. Dann geh es ganz vorsichtig, weil vielleicht war das die Erdbewegung oder sowas Esoterisches. Also ich habe jetzt die Arschkarte bei dieser Frage. Ich muss auch einfach verpetzen, dass die Fragen leider bei uns allen nicht ankamen. Deswegen erlebt ihr jetzt eine relativ spontane Collage-Aufführung, was aber auch nicht schlecht ist. Ich versuche so zu tun, als ob ich die Frage beantworte und sage das, was ich sagen wollte. Nein, es gibt schon Berührungspunkte, so schlimm wird es nicht. Ich mag jetzt zu mir selber, weil das jetzt irgendwie so eingerissen hat auf dem Podium, nur sagen, ich bin einerseits Intellektuelle und andererseits Straßenköter und ich erzähle jetzt nichts über meine 40-jährige lange Vergangenheit. Ihr würdet einschlafen. Es war aber immer irgendwie anti-autoritär, links in sehr, sehr verschiedenen Projekten. Ich will nur sagen, im Moment bin ich damit befasst, sowohl intellektuell als auch als Wissenschaftlerin, als Schriftstellerin, aber auch im Straßenkampf, diese neue völkische Bewegung, die es in Deutschland gibt, die massivste rassistische und auch antisemitische Bewegung seit 1945 mit allen Kräften des Arguments und der Aktion zu zerschlagen. Es wird uns möglicherweise nicht gelingen, aber ich kann nicht anders als den Versuch zu machen. Dabei stellen sich neue Beziehungen hier und neue Erkenntnisse und das ist ziemlich entzückend. Ich will nur sagen, es gibt ja auf dem Podium schon Differenzen. Ich fand es ziemlich lustig, dass bei sehr differenten Positionen zum Teil die gleichen Leute geklatscht haben, ohne es vielleicht zu merken. Vielleicht kommen wir auf die Punkte noch. Eben bei den beiden Thomasen. gab sehr differente Positionen, falls ihr es gemerkt haben solltet. Sonst wollen die das nachher selber sagen. Ich will aus der zugespitzten, also ich kann erstmal mit dem Wort asymmetrisch überhaupt nichts anfangen. Ich weiß, was Asymmetrie in der Mathematik ist, und wenn jemand größer und kleiner als der andere ist, kann man Längenmaße, das alles verstehe ich. Was ist in politischen, in einer Gesellschaft, die grundsätzlich gewaltmäßig ist, deren ganze Grundlage auf dem Widerspruch von Kapital und Arbeit, Ausbeutung, Vernichtung, Mehrwertproduktion, Profitmachen, Leistung und Konkurrenz beruht, wenn man da sagen kann, jetzt sind wir neuerdings irgendwie in asymmetrischen Verhältnissen, das ist wahrscheinlich was Neueres, Modisches, was man mir aber bitte noch erklären muss. Ich kann damit nichts anfangen. Jetzt ist der Ton schon wieder weg. Ich glaube, das ist jetzt gesteuert. Nein, ist wieder da. Gut, also ein paar Skizzen von dem, was ich unter einer anständigen Militanzdiskussion verstehe. Kleine Zitate. Und dann am Schluss ein Bild, um das gleich wieder zu brechen. Anständig ist jetzt nicht moralisch gemeint, sondern im Sinn von politisch wirkungsvoll, radikal und zugespitzt. Waren das jetzt die richtigen Adjektive? Okay. Ihr habt ja recht mit der. Sagte mal, wenn Che Guevara in dem Text der Partisanenkrieg schreibt, dass es nicht nötig ist zu warten, bis alle Bedingungen für eine Revolution herangereift sind, sondern die Führung des Aufstands solche Bedingungen selbst schaffen kann, so ist es jedoch klar, sagt Dutschke, dass in der BRD keine Führung des Aufstands existiert und die Phase des bewaffneten Aufstands weder traditionell noch romantisch antizipiert werden darf. Das Bewusstsein der Massen in der BRD begründe auch in naher Zukunft keine Hoffnung auf eine Revolution. Es war die ganze Debatte um Leben wir, das war ja auch die Auseinandersetzung der Anti-Autoritären Linken mit der RAF. Leben wir in einer vorrevolutionären Phase, lässt sich Uruguay mit Frankfurt vergleichen, um es mal auf die platten geografischen Länder zu bringen. Der neuen Linken damals besonders nahestehende Hannoveraner Psychologieprofessor Peter Brückner setzte sich untereinander unter anderem mit dem Vorwurf, es gab ja von Habermas Vorwürfe, rotlackierte Faschisten und was nicht alles, kommt jetzt auch dauernd wieder, hat nie aufgehört. Brückner setzt sich mit der Unterstellung auseinander, dass die Provokationen dieser außerparlamentarischen Revoltierenden erst die Möglichkeit der Unmenschlichkeit erzeugen. Dieser Meinung ist er, Brückner, nicht und sagt, diese Brutalität, das zum Thema Asymmetrie, diese Brutalität liegt fertig in allen Teilen gut ausgebildet und artikuliert unter einer sehr dünnen Schale des sozialen Friedens, unter einer sehr dünnen Schale. Und viele dieser sogenannten Provokationen sind Instrumente, mit denen man wie mit einer Sonde diese dünne Decke vielleicht hinwegzieht, um dann zu sehen, wie ein Teil dieser Realität aussieht, in der wir uns bewegen. Schnitt. Und das finde ich schön, heute Abend ist jetzt schon das mit mir, das ist das dritte Mal Marcuse zitiert worden. Das macht mich überaus glücklich. Marcuse referierte in Berlin, das war zufällig 67, vorher wusste noch keiner, dass die Sache mit Ohnosorg passieren würde, an vier Abenden. Ein Abend hieß das Ende der Utopie und er erläuterte, warum auf den gegebenen Stand der Produktivkräfte die Abschaffung von Ausbeutung, Hunger, Elend und Krieg, und genau darum geht es, zum ersten Mal in der Geschichte weltweit möglich sei, das ist die Utopie. Wer dafür kämpfe, sei ein Realist, eine befreite und herrschaftsfreie Gesellschaft sei das Resultat der historischen Entwicklung und deshalb keine Utopie mehr. Eben nicht nur Traum und keineswegs ortlose Theorie. Die Opposition gegen die alten Zustände sei legitim. Und am nächsten Abend sprach er unter dem Thema über das Problem der Gewalt in der Opposition und bezog sich auf zum Beispiel linke und linksradikale Bewegungen in den USA, Black Power und andere Minderheiten, über diese Minderheiten und ihre Verantwortung, während doch gleichzeitig die Arbeiterklasse nicht auf ihrer Seite steht. Dennoch habe diese an gesellschaftlichen Veränderungen interessierte Minderheit, sagte Marcuse, ein Recht, sich gegen die von der herrschenden Mehrheit gesetzten Gesetze und Normen zu wehren. Demgegenüber steht die Anerkennung, sagt Marcuse, und Ausübung eines höheren Rechts, da docke ich an, das Zitat hattest du vorhin in einem anderen Teil gebracht, das finde ich sehr, sehr zentral, Die Anerkennung und Ausübung eines höheren Rechts und die Pflicht des Widerstands als Triebkraft der geschichtlichen Entwicklung der Freiheit, als potenziell befreiende Gewalt, ohne dieses Widerstandsrecht, ohne dieses Ausspielen eines höheren Rechts gegen das Bestehende, ständen wir heute noch auf der Stufe der primitiven Barbarei. Wenn jemand also Konstruktivität predigt, dann liegt die Konstruktivität nur in dieser Form intelligenter Militanz und überlegter, reflektierter Radikalität. Aber Konfrontation, sagt er auch, um der Konfrontation willen ist Unsinn und genauso Gewaltlosigkeit als Prinzip zu verkünden, denn das bedeutet die Kapitulation vor der bestehenden Gewalt. Und die weitere Ausführung sind Texte, die könnt ihr euch auch im Internet runterladen, über repressive Toleranz, weil Thomas da schon Teil von, mache ich es nur kurz. Unparteiische Toleranz existiert nicht, sie schützt in Wirklichkeit die bereits etablierte Maschinerie der Diskriminierung. Es gäbe politische Maßnahmen, Bedingungen und Verhaltensweisen, die nicht toleriert werden sollten, weil sie die Chancen, ein Dasein ohne Furcht und Elend herbeizuführen, behindern, wo nicht zu stören. Diese Art von Toleranz stärkt die Tyrannei der Mehrheit. Und sehr unbekannt ist, dass in seiner Ausführung, ich glaube, dass es für unterdrückte und überwältigte Minderheiten ein schwieriger Begriff, Naturrecht auf Widerstand gibt, außer gesetzliche Mittel anzuwenden, sobald die Gesetzlichen sich, als sie ja dauernd tun, als unzulässig herausgestellt haben. Und dann kommt die Sache, die Thomas sagte, mit dem, es gibt keinen anderen Richter, außer ihrem eigenen Gewissen, wenn sie Gewalt anwenden, und da werde ich sprich dem anderen Thomas, beginnen sie keine neue Kette von Gewalttaten, sondern zerbrechen die etablierte. Das ist nicht falsch, sondern richtig, und da können wir vielleicht nachher noch drauf kommen. Schnitt, eine weitere, deswegen, ich finde, das Niveau dieser Auseinandersetzung in Teilen der Radikalen hatte damals schon eine Qualität, von der heutige radikale Linke sich zum Mindest bereichern lassen könnten. Es gibt auf dem Vietnam-Kongress anregen lassen könnten. Es gibt auf dem Vietnam-Kongress, nein, ich bin jetzt streng gelesen, die sitzen da drin. Nein, guck mal, hier, ich gar nicht mal, wenn ich ein falsches Adjektiv verwende. Auf dem internationalen Vietnam-Kongress, über den ich jetzt nichts weiter rede, wo Ulrike Meinhof ihren berühmten Satz brachte von Protest ist, wenn ich sage das und das, das kennt ihr wahrscheinlich alle, passt mir nicht. Widerstand ist, wenn ich dafür sorge, dass das, was mir nicht passt, nicht länger geschieht. Protest ist, wenn ich sage, ich mache nicht mehr mit. Widerstand ist, wenn ich dafür sorge, dass alle anderen auch nicht mehr mitmachen. Der klingt noch ein bisschen die Moral einer christlich erzogenen jungen Deutschen durch. Sie bezieht sich, und das wird leider immer nicht miterzählt, auf einen anderen Redebeitrag, der fast verschwunden ist in den Windhauchen der Geschichte, eines Vertreters der Black Power Bewegung namens Dale Smith, der auf dem gleichen Kongress etwas deutlicher sagte, wir, die wir wahrlich nichts zu verlieren haben, sind in ein hübsches Spiel sozialen Protests verwickelt und versuchen moralischen Einfluss auf Menschen auszuüben, die kein moralisches Bewusstsein haben. Dies zum Thema Konstruktivität. Dies zwingt uns, ein neues Spiel zu beginnen, so wie es die in den Vereinigten Staaten lebenden Afroamerikaner realisiert haben. Das heißt, Widerstand zu leisten, protestieren heißt spielen. Wir haben zugelassen, dass die Formen unseres Protestes von anderen bestimmt werden. Widerstand leisten heißt leben, wirklich und zum ersten Mal zu leben. Das heißt, ich werde nicht nur nicht dulden, was sie tun, ich werde sie hindern zu tun, was sie wollen. Man protestiert nicht gegen den Mord, man ermächtigt sich des Mörders und behandelt ihn so, wie er es verdient. Und Schnitt, damit ihr jetzt nicht völlig atemlos und schockiert seid, wie man über Asymmetrie auch reden kann, ein kleiner Auszug aus einem liebenswerten und extrem aufklärerischen Streitgespräch zwischen zwei noch älteren Linken als wir teilen hier vorne. Carola Bloch, 83 Jahre alt, bei der Szene, die ich jetzt schilder, Kettenraucherin, wache Augen, weißes Haar, sitzt in einem Raum und streitet sich mit ihrem alten Freund Gonny. Gonny ist Helmut Gollwitzer, christlicher Sozialist, sehr konstruktiv, sehr bündnisfähig, immer ganz weit in die Gesellschaft rein. Das war jetzt eine Karikatur, sorry. Carola Bloch sagt, rauchen, sehr cool, 83, Selbstverständlich bin ich für Gewalt, nicht nur gegen Sachen, sondern gegen solche Menschen, die dem Fortschritt schaden. Da habe ich gar keine Skrupel, sagt die alte Jüdin und Kommunistin. Da bin ich doch zu sehr als Revolutionärin aufgewachsen. Ohne Gewalt, und was für ein Satz, ohne Gewalt wäre ja keine Revolution eigentlich gelungen. Neben mir sitzt der 80-jährige Helmut Gollwitzer, wie gesagt, christlicher Sozialist, und sagt, also ich als Jünger Jesu. Carola Bloch sagt, als was? Ja, also das war ja, und sie zieht kräftig an der Zigarette und das Gespräch ist eigentlich erledigt. Und da ich jetzt nicht zu lang werden will und wir vielleicht ein paar Sachen zu diskutieren haben, ich will ein Beispiel sagen, weil ich jetzt so scheinbar die Pro-Gewalt, Pro-Militanz, das war viel differenzierter, als ihr das jetzt vielleicht im ersten Moment gehört habt, weil es neue oder altmodische Sprache war. Aber ich will jetzt ein Gegenbeispiel gleich selber bringen. Für mich ist der ein Typ des heutigen Militanten, etwas, wo ich immer nicht weiß, bin ich jetzt verzweifelt, fange ich an zu spotten, streite ich mich denn mit Kerl oder gehe ich weg und mache was anderes. Also ich kenne so ein paar Leute und wenn man älter wird, hat es zur Folge, dass sich die Sachen so im 5-Jahres-Rhythmus, kommen die wieder. Und dann gibt es junge Leute, und ich spotte jetzt mal und mache die Karikatur draus, ich bin jetzt ganz fies. Es gibt so den Typen des Mittelstands Jungens oder Mädchens, ich rede es mal immer so ein Typ, militanter Falter, der rausgeht mit Hasskappe, ob im Wendland oder bei anderen Gelegenheiten und Steine schmeißt oder Mollys gegen gute oder schlechte Ziele, will ich gar nicht gesagt haben. Ich rede jetzt nicht darüber, ob das gute Sachen sind, die er macht und ob die in die Aktion passen, ob da eine intelligente Reflexion, sondern ich will nur beschreiben die Gespaltenheit des Bewusstseins dessen, was ich heute manchmal völlig zu Unrecht für revolutionär hält. Denn dieser, ich habe es natürlich Menschen im Kopf, die ich konkret meine, die gehen dann zum Beispiel am nächsten Tag an die Uni, sind wieder brave Söhne ihrer grünen alternativen Eltern oder 68er Eltern, gehen an die Uni und erklären mir am nächsten Tag, und sie doch mir ein bisschen erzählen, wie schrecklich das sei, sie hatten einen richtig völkischen rechtsintellektuellen Prof in irgendeinem Fach, ob Jura, Philosophie, sonst was. Der hätte das und das alles gesagt und ich frage, ja, was hast du gemacht? Ach nee, das waren ungünstige Umstände. Das heißt, es findet im Alltag, gibt es nicht mal ein Mindestmaß von linksradikaler Subversivität und Gegenstrategie, dann kann man die Hasskapp auch im Faschingsverleih lassen. Dann gibt es zwischen diesen Welten keine Verbindung. Ich breche erstmal ab. Ja, danke. Vielen Dank, Uta, für deinen Beitrag. Wir kommen jetzt zu Robert Freutin. An dich wird sozusagen genau die gleiche Frage gestellt. Ich übergebe jetzt einfach mal. Ich bin in einer speziellen Position, ich bin sozusagen die Österreicher-Quote. Insofern werden auch meine Beispiele von den Bewegungen. Meine Beispiele aus den Bewegungen in Österreich sein. Ich habe auch Bücher über soziale Bewegungen in Österreich seit 1968 geschrieben. Und jede soziale Bewegung ist mit der sogenannten Gewaltfrage verbunden. Für mich persönlich war das so, es hat ja Zeiten gegeben, da hat es ein bisschen weniger Militanz gegeben, so beginnende Hausbesetzerinnenbewegung. Da hat uns die Polizei durch die Stadt gejagt und in den Medien ist eine Straßenschlacht gestanden. Uns hat das natürlich gefallen und wir haben dann wirklich Straßenschlachten ausgebrochen mit der Zeit. Und es ist auch oft so, also dieses Spektakel der Medien, was mit Gewaltdiskurs zu tun hat, hat immer eine große Bedeutung da in den sozialen Bewegungen. Das hat, ob da jetzt wirklich was passiert ist, ob die Medien das aufbauschen, das ist völlig wurscht, es ist dabei. Ich habe da immer so ein Beispiel, dass in Wirklichkeit die Polizei Heimburg verhindert hat. Es war so, dass der militante Polizeieinsatz dazu geführt hat, dass die Medien blutende Menschen gesehen haben und dann waren 40.000 auf der Straße die Angst vor dem Bürgerkrieg da Pause und sozusagen endgültig auf dieser Einstellung des Projekts geheißen. Und jetzt komme ich dann zum letzten Jahr, wo auch die Medien eine spezielle Rolle haben. Was ist überhaupt Gewalt? Da ist irrsinnig empört von der Gewalt vom vorigen Jahr von gegen den Wicker Erdball gestanden. Zur gleichen Zeit ließ sie von der gewaltfreien Bewegung in der Ukraine, wo ich Videos gesehen habe, wo rechtsradikale Polizisten Molotow-Cocktails angreifen. Also das ist immer, was jetzt gewalttätig ist, ist eine Frage der Definition der Medien, wenn es reinpasst. Das heißt, das war jetzt eher die negative Seite, die Medien dann schon positiv abberichten. Sie reden ja von einem gewaltfreien Aufstand in Ägypten, 800 Menschen sind gestorben und das waren auch militante Auseinandersetzungen. Also es gibt keine soziale Bewegung ohne Gewaltdiskurs. Der kommt jetzt einerseits gar nicht so aus Absicht, sondern weil Spektakel super ist, da die Medien viel schreiben. Also ich glaube, heute ist es dann schwierig zu sagen, wie kann man dem Spektakel auskommen. Es war dann eher früher, wir haben in den 80er Jahren gesagt, wir sind froh, wenn ein Artikel über uns in der Kronenzeitung ist. Natürlich negativ, wir wollten keinen positiven Artikel. Und als zweites, das hat der Thomas schon erwähnt, die Gewaltdiskussion hat immer die Bedeutung, es in kontrollierte Formen zurückzudrängen. Also so, die Gewalttäterinnen sind nicht die, die wirklich was gemacht haben, sondern die, wo die Gefahr passiert, dass es ein unkontrollierbares Ausmaß kriegt. Und das kann manchmal von Leuten sein, die wirklich nur Blockaden machen und nicht unbedingt in Stand schmeißen. Diese unkontrollierte Bewegung, da möchte ich jetzt schon ein bisschen Unterschiede machen, die ist nicht angewiesen darauf, dass Militanz passiert. Also gerade die Bewegung wie Schwarz-Blau, die Donnerstagsdemonstrationen, die waren anders unkontrolliert. Wenn die Polizei eine Sperre gemacht hat, ist man einfach woanders gegangen. Man hat die Konfrontation vermieden, ist aber trotzdem unkontrolliert geblieben. Das heißt es nicht, dass die Bewegung gewonnen hat, während umgekehrt beim WKR-Ball war es schon so, dass in der Geschichte ohne die militanten Auseinandersetzungen es keine Erfolge gegeben hat. Die erste Demonstration war ja im Jänner 2008. Es war zufällig so, dass am Vortag ein rechtsradikaler Sänger in der Burschenschaft Olympia war, wo klar ist, da wird sich das Publikum teilweise überschneiden. Relativ spontan ist eine Party organisiert worden, in der Nacht sind Leute hingezogen und dann sind ein paar Sachen auf den Ring geschmissen worden und ein paar Gemiskübel angezündet. Und die Medien haben das als erste verschwiegen, weil in der Zeit die herrschenden, also die normalen Gruppen, also nicht die direkt rechtsradikalen, angedrückt waren. Zugleich war das ein wichtiges Vernetzungstreffen der Rechtskonservativen und Rechtsradikalen. Und von da an ist eben der, die Demonstration gegen den WKR-Ball immer erfolgreicher geworden, weil da die Frage der Spaltung erzählt worden ist, die ein bisschen älter, wenn Sie erinnern können, 2010 hat es ja auch einen Einkesselung gegeben in Wien. Da hat sich die Frage der Spaltung nicht gestellt, weil da alle 700 bis 1000 eingekesselt worden sind, einschließlich Einkäuferinnen auf der Maria-Höfer-Straße. Aber das hat sozusagen bewirkt, dass dann ab 2012 sieben viel mehr Leute engagiert haben, weil es medial die Militanten aus dem Ausland zu gegeben hat. In der Zeit waren dann drei Bündnisse, eben das angeblich Militante, ein anderes und dann die, die friedlich waren. Die friedliche Demo an Helfenplatz ist verboten worden. Und in den Jahren darauf haben sie erreicht, dass durch die Absperrung, also vor dem Jahr 2013, und im 2012 das in die Bezirke unkontrollierbar geleitete Demonstrationen unterwegs war. Und ich bin gern für diese unkontrollierten Sachen. Okay, vielleicht sage ich über 2014 noch was. Vielen Dank. Und noch an dich, Jörn. Du hast unter anderem einen historischen Abriss über die Geschichte von Aufständen und deren Retroperspektive im neuen Deutschland gegeben. Magst du bitte auch noch ein Statement zu einem produktiven Umgang innerhalb der aktuellen politischen Situation geben? Gut, also ich werde halt auch zumindest diese Frage jetzt nicht so optimistisch beantworten können, denn vielleicht müssen wir uns wirklich auch erstmal klar machen, wo wir eigentlich stehen. Und obwohl die radikale Linke immer viele Fehler gemacht hat, weiterhin viele Fehler macht und das auch in Zukunft nicht sein lassen wird, denke ich, ist das hier gar nicht der entscheidende Faktor für die extreme Schwäche, in der sie sich befindet. Das heißt, so eine Vorstellung, wir brauchen jetzt die richtige Parole, besseres Programm oder die gute Aktionsform, dann wird alles besser, das wirkt, ist einfach illusorisch. Aber was wir mit einer gesellschaftlichen Entwicklung zu tun haben, die ja ziemlich global ist, zumindest die wichtigsten Staaten der Welt eigentlich erfasst hat, und die wir eigentlich noch nicht mal so richtig verstanden haben. Also was ich meine, ist vor allem diese Entsolidarisierung, die wir in der Wettbewerbsgesellschaft haben. Das heißt, dass dieses ganz Selbstverständliche, wie man früher im Betrieb zusammengestanden hat, wie in den Chefen, das gibt es einfach nicht mehr, oder das ist zumindest wesentlich seltener geworden. Und das ist auch irgendeine Sache, die meiner Ansicht nach nicht allein auf den höheren Entlassungsdruck und solche Sachen zurückzuführen ist. Denn ich glaube, man kann nicht sagen, dass ich jetzt ein Lehrling 1969, den der Meister noch urfeigen durfte, dass das wirklich einfacher hatte als die jungen Leute heute. So, das heißt, wir haben es eben mit einer gesellschaftlichen Entwicklung zu tun, die für uns katastrophal ist und tatsächlich, muss ich sagen, in der Situation extremer Schwäche uns geführt hat. Vielleicht nochmal einen kleinen Rückblick, ja, was die Autonomen in den 80er Jahren durchaus auch versucht haben, jetzt neben Massenmilitanz, ist eben tatsächlich eine Lebensweise gegen die Eigentumsordnung zu führen. Ne? Das hat nicht funktioniert, aus verschiedenen Gründen, nicht nur weil dann der Sozialabbau eingesetzt hat, auch weil das einfach zu sehr auf jugendliches Abendmoderation zugeschnitten ist. Also es bedeutet eben zum Beispiel zu sagen, Lohnarbeit mache ich nicht, oder nur in Ausnahmefällen mal zwischendurch ein klein bisschen. Stattdessen gehe ich mit meinen Kumpels im Supermarkt klauen. Ja? Und es gibt WGs, also dass das nicht die sich da wunderbar finanzieren konnten, Sozialhilfe und sowas hat auch noch alles besser funktioniert. Das, denke ich, sind alles so Aktionsformen, Lebensweisen, die eigentlich heute kaum noch vorstellbar sind und nicht mehr funktionieren. Und wenn wir uns anschauen, was die radikale Linke tatsächlich macht, denke ich, da muss man schon sagen, es ist eigentlich eher eine Bürgerrechtsbewegung. Ich will das jetzt gar nicht kritisieren, aber Kampf gegen rassistische Gewalt, das ist eigentlich, was sich gefälligst der bürgerliche Staat drückt. Da möchte ich als Linke eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Muss ich aber, weil der bürgerliche Staat sich nicht drückt. Ja. Recht auf Asyl, das ist nichts Linkes, das ist ein bürgerliches Recht. Das kommt sogar eigentlich aus dem Kirchenrecht. Ja. Eigentlich auch nicht, worum Linke sich kümmern sollen müssten, aber das trotzdem tun müssen, weil der bürgerliche Staat es eben nicht tut. Auch die ganzen Geschichten Hartz IV, also ich spreche jetzt immer ein bisschen aus der deutschen Situation, aber die Entsprechung gibt es ja in Österreich auch. Schikanen auf dem Arbeitsamt, all solche Geschichten. Auch das ist eigentlich nicht wirklich links. Ja? Und man bedenkt, dass nicht mal die Linkspartei in Deutschland es heute wagt, den Einkommensteuerhöchstsatz zu fordern, der unter Helmut Kohl gegolten hat, nämlich 50%. Die Linke traut sich nicht über 45 hinaus. Ja, also dann merkt man, denke ich, was sich da in sozialer Hinsicht alles verschoben hat. Und ich denke eben, dass diese, nicht wenn man sozusagen dann im Flugblatt noch was dazu sagt, diese programmatische Aufladung, nach dem übrigens Kommunismus wollen wir auch noch, das bringt dann aus dieser Falle nicht raus. Ja? Und ja, Militanz hat man ja früher, also dann nochmal kurz zurückgegangen auf die 70er, 80er, ja durchaus auch einmal als Druckmittel verstanden. Also mehr an die AKW-Bewegung, das hat eben auch häufig funktioniert. Und da kommen wir jetzt ein bisschen zurück auf die Geschichte, das kann ich jetzt natürlich hier auch nicht so ausführlich darstellen, aber das, was man früher mal Reform genannt hat, also vor der wirtschaftsliberalen Wende, war ja eigentlich gesellschaftlicher Fortschritt, also im Gegensatz zu Strukturreform, was ja heißt, die Leute wollen für weniger Geld mehr arbeiten. Also Reform im Sinne von gesellschaftlichem Fortschritt ist ja häufig durchgekämpft worden, so ein Good Cop, Bad Cop Verhältnis. Das heißt, die radikale Linke oder auch ja, eben aufständische Gruppen waren halt die Bad Cops, die halt den bürgerlichen Staat gezeigt haben, was passiert, wenn es keine entsprechenden Verbesserungen gibt. ja, durchgesetzt oder sagen wir mal in Gesetze geschlossen wird, ist dann im Parlament von ganz anderen Leuten. Da besteht dann halt ein kompliziertes Wechselverhältnis der Radikalen zum politischen Establishment. Ja. Also ein Beispiel wäre jetzt ein bisschen weiter zurückliegend, Bürgerrechtsbewegung in den USA, in den 60er Jahre, mit Martin Luther King, der selbst auch direkte Aktionen gemacht hat, militant im Sinne von kämpferisch sicherlich war, gleichzeitig aber mit dem Establishment verhandelt hat. Das war natürlich schon auch ein Druckmittel für ihn, dass er gesagt hat, liebe Leute, wenn ihr nicht endlich den Schwarzen das Wahlrecht gibt, dann wird es aber richtig krachen. Das hat ja auch dann nicht gekracht. Und ein solches Verhältnis, wo tatsächlich wieder auch was durchsetzbar ist, wäre, ist eigentlich im Moment schwer absehbar. Eine Möglichkeit könnte sich tatsächlich ergeben, und da wäre auch tatsächlich eine emanzipatorische Linke gefragt, nämlich jetzt im Kampf gegen die Austeritätspolitik. Ja? Der Wahlsieg von Tsipras ist ja, sagen wir mal so, insofern eine erfreuliche Sache, als dass ich sehr hoffen würde, dass er die Deutschen erpresst. Ich wünsche ihm auch viel Glück dabei. Das Problem allerdings, das sich ja sofort gestellt hat, also wie man gesehen hat, noch am gleichen Tag eben die Koalition mit der griechischen AfD, also einer rechtspopulistischen Partei, wenn es eben zu diesem Kampf gegen die Austeritätspolitik tatsächlich kommt, ja auch Podemos in Spanien, also eine vergleichbare, vergleichbare Regierung in Spanien gebildet hat, da gibt es ähnliche Anwandlungen, kann das auch sehr schnell in eine sozialpopulistisch-nationalistische Richtung gehen, wo natürlich ein entsprechendes Gegenlicht gefragt wäre. Gut, das werden wir sehen. Ich muss aber einfach sagen, für eine Massenbasis gibt es keinen Ersatz. Ja? Also die Frage jetzt des Spektakels, gerade was die Gewalt betrifft, ja? Also da ist die Konkurrenz heute so hart, das sollte man gar nicht erst versuchen. Ja? Natürlich kann man einen Nazi enthaupten, ja, stellt man das Video auf YouTube und das wird einen haufenweise Klicks bringen, aber das wäre natürlich nicht die Konkurrenz, die sich unser eins da stellen sollte. Also diese Form von Spektakel, ja, denke ich, das sollte man getrost anderen überlassen. Über sogenannte fantasievolle Aktionen hat Thomas ja schon einiges gesagt, das sieht da eigentlich durchaus ähnlich. Eine Möglichkeit ist natürlich, sich eigene Medien zu schaffen. Ja, solange man sich nicht in ihnen verkriecht und nichts anderes zur Kenntnis nimmt, ist das immer eine Möglichkeit. Was? So schnell. Okay. Was zu schaffen, die Möglichkeit? Eigene Medien zu schaffen. Also statt sich auf Massenmedien zu verlassen oder immer zu gucken, wie kommen wir da an und was machen wir da. Ja, es ist ja heute das Internet schon einfacher geworden, da sehr viel auch selber zu machen, und man muss es vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig nehmen, auch wenn es natürlich immer noch einen großen Teil der Bevölkerung beeinflusst, dass in den jeweiligen, ja, ich nenne es eigentlich ungern Boulevardpresse, sondern lieber Revolverpresse, und Boulevard ein bisschen gemütlich ist auch für viele von dem, was hier in Österreich passiert, glaube ich, seitens solcher Medien. Ansonsten denke ich, also eine Möglichkeit, ja, das heißt ja immer, es gäbe in dieser Gesellschaft keine Tabus mehr, aber das stimmt meiner Meinung nach nicht. Ja, es gibt zwei sehr wichtige Tabus. Das eine ist die Nation und die Wettbewerbsgesellschaft, also die anzugreifen, theoretisch und praktisch. Das, denke ich, ist immer noch eine gute Idee. Ja, also angefangen bei ganz banalen Dingen, bei einer Gelegenheit, eine Nationalfahne zu verbrennen. Ja, das kann dann immer noch haufenweise Morddrohungen einbringen. Und auch ein Strafverfahren natürlich. Ja. Also das ist keineswegs so, dass da so noch über Umgang mit herrscht. Ja. Und das zweite ist wiederum zusammenhängt mit der Wettbewerbsgesellschaft, halt diese, ja, so weit verbreitete Vorstellung des Aufstiegs, wie es dann immer so schön heißt. Das ist ja auch so ein mythisch-religiös aufgeladener Begriff eigentlich. Im Grunde heißt es ja nur Karriere machen, nur irgendeinen Scheißbetrieb, mehr Geld verdienen und andere Leute schikanieren, was dann so schön Aufstieg genannt wird. Ja? Also sich da sozusagen offensiv gegenzuwenden im Sinne von, wir wollen gerne im Sinne des Kapitalismus Versager sein, ja? Das wären, denke ich, schon Tabubrüche, mit denen man doch was erreichen kann. Ja? Ansonsten fürchte ich, ehrlich gesagt, außer Stellung halten, ja, kann ich da nicht viel an guten Ratschlägen geben oder an Perspektiven oder ähnlichen Dingen. Ja, man kann die Zeit ja auch durchaus nutzen für eine theoretische Weiterentwicklung, weil, wie gesagt, ich denke nicht, dass wir die Bewegungen, unter denen wir leben, heute wirklich verstanden haben. Ja? Also mein Lieblingsbeispiel sind immer jetzt in jüngerer Zeit diese Leute, die so ein elektronisches Armband ummachen, was ihre sportliche Leistung misst, aber auch was sie essen, wie viel sie schlafen, ihre Herzfrequenz. Das wird alles ins Internet gestellt, im Wettbewerb mit anderen, und mittlerweile gibt es auch eine Version, die gibt einen Stromschlag, wenn man nicht genug Sport gut kriegen hat. Ja? Und eine andere Version, die einem sagt, das hast du genug geschafft, und sagt, das ist ein Keksessen. Ja? Also ich sag mal so, für selbstverschuldete Unmöglichkeit gibt es ja leider keine Steigerungsform. Die müsste man eigentlich erfinden, ja, für so eine Verhaltensweise. Ja? Und ich muss auch sagen, ich kenne es einfach nicht, wie Leute sowas freiwillig machen können. Und es ist aber eben nicht nur der Druck, das spielt natürlich auch eine große Rolle, der Verelendungsdruck, nicht? Die Leute haben mehr Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, aber das ist eben nicht alles. Und gerade diesen Punkt haben wir überhaupt nicht besprochen. Ne? Das Problem der, sagen wir mal, der linken Bewegung, wie wir sie in letzter Zeit gehabt haben, jetzt jenseits dieser bürgerrechtlichen Geschichten, ist eigentlich dann halt auch noch gewesen, dass sie, sagen wir so, entweder in einer rein abstrakten Utopie verharren, also mit dem Kommunismus, okay, ja, das wäre ja auch super, aber wie kommt man da hin? Oder eben, dass Leute sich allen Ernstes anmaßen, jetzt aus noch immer noch existierenden kommunistischen Gruppen jetzt die Aufgaben der ägyptischen Arbeiterklasse zu definieren, ja, selber nie in winzigsten Streik organisiert, die kritischen, aber genau wie in Ägypten jetzt die sozialistische Revolution macht. Ich denke, da ist einfach, hat die Linke das Problem, dass sie entweder zu sehr im großen Ganzen schwebt, ohne auch nur ansatzweise sagen zu können, wie der Weg auch nur dahin aussieht, oder dass es eben da so kleinteilig ist. Ja. Zusätzliches Problem, das trifft jetzt vielleicht nicht so sehr die Leute, die jetzt hier versammelt sind, aber die globalisierungskritische Bewegung, das ist zwar im weitesten Sinne, also in beiden Phasen, Seattle bis Genua und jetzt dann nochmal nach der Finanzkrise, dass sie so diffus ist und im Grunde auch so wenig links, dass sie mittlerweile schon vom IWF eigentlich links überholt worden ist, die ja immerhin fordert, Vermögensabgabe von 10% global einmalig, ja. Dagegen ist die Tugendsteuer natürlich ein Witz eigentlich. So ein Scheiß, das muss ja auch sein. Und, ja. Aus dem Grund denke ich, dass tatsächlich auch weitere theoretische Arbeit da in vielerlei Hinsicht zu leisten ist. Um aus einer bestimmten Situation herauszukommen, in der man sich befindet, muss man erstmal wissen, wie sieht die Situation eigentlich aus? Was treibt die Leute dazu, diesen Aufstieg so ernst zu nehmen? Warum ist die Antwort, wenn die Leute in Anführungszeichen Versager sind, warum geht es dann eher nach rechts? Ja, also das Beispiel gibt es hier, Islamischer Staat. Ja? Jemand, der Pizzabote ist und meint, er muss da irgendwie einen Krieg ziehen. Ja? Da können sie auch ganz was anderes machen, Gewerkschafter werden oder meinetwegen auch seinen Chef erschießen. Als Aktionsform befürworten will, aber da könnte man ja noch sagen, okay, ich meine, er hat einen scheiß Job, er ärgert sich darüber, das ist dann nicht noch, aber die Wendung, die das dann entweder tatsächlich nach rechts hat, egal ob jetzt in christlicher, rein nationalistischer oder islamistischer Form, oder eben in dieser völligen Hingabe an den Wettbewerb, das ist einfach viel zu unzureichend erklärt. Und ich denke nicht, dass man ohne das, wirklich das Verständnis des heutigen, ja, ich sage ja auch immer gerne Spätkapitalismus, ja, aber von selbst hört es halt nicht auf. Also ohne ein wirkliches Verständnis der gesellschaftlichen Dynamik werden wir da nicht weiterkommen. Ja. Gut, und ich komme dann auch zum Schluss. Ich würde tatsächlich, wenn überhaupt, ja, dann denke ich, wenn man überhaupt dann so eine Perspektive aufzeigen kann, denke ich, ist es wirklich der entscheidende Punkt, ist diese Frontstellung, die du gesagt hast. Ja. Also Lohnabhängigkeit, alles, was damit zu tun hat, und Nationalismus und alles, was damit zu tun hat, was sich da eben in diesem Wettbewerbskampf vereinigt. Ja. Da gibt es Tabus zu brechen, da denke ich, kann man auch mit relativ harmlosen Aktionsformen durchaus noch einiges erreichen. Unsere letzte thesenartige Frage bezieht sich darauf, dass so wie Militanz auf Emanzipation im Großen zielte, sie immer auch eine subjektive Dimension hatte. Sie verkörpert buchstäblich eine aufrechte Haltung gegenüber dem Staat und der Repression und eine unversöhnliche Haltung gegenüber den Verhältnissen. Wie sollte eurer Meinung nach eine persönliche, militante, unversöhnliche Haltung aussehen? Wie können wir Haltung bewahren? Dafür bitten wir euch, nochmal eine Runde zu machen, in der ihr kurze, fünfminütige Statements dazu gebt. Ja. Willst du anfangen? Eigentlich kann meine Antwort nur in der Zurückweisung dieser Fragestellung bestehen. Nichts ist widerlicher, wenn Menschen, die schon das Privileg haben, auf dem Podium zu sitzen, jetzt auch noch erzählen, wie großartig sie so persönlich sind. Okay, dann, Dankeschön. Man kann, wenn ich einmal das Mikro habe, auch. Es wird immer noch gesteigert, wenn jetzt da das Licht in der Kamera angeht, dann hört ich gar nicht mehr. Nein, ich glaube, Also sozusagen, wenn die Frage gestellt ist an das Subjekt, dann kann man, wenn man es richtig beantwortet, nur ein existenzialistisches Gestammel hört. Nein. Das Thema, ich muss, ich halte es nicht aus und man muss. Das ist nicht fruchtbar. Ich will deswegen nochmal eine Sache erkennen, die mir zu kurz gekommen ist. Die Frage nach der Militanz ist eine untergeordnete taktische Frage. Es ist eine untergeordnete taktische Frage, weil wenn wir uns das Spektrum von linken und linksradikalen Strömungen betrachten, so können wir deren unterschiedliche Qualität nur beurteilen entlang der Fragestellung, welche Analysen sind die hellsichtigsten, welche theoretischen Auffassungen entschlüsseln mir die Wirklichkeit, welche Organisation, Zusammenschluss, Gruppe, Strömung hat die Fähigkeit, die Welt zu interpretieren. Das ist heute das A und O. Und jeder, der sich auf diese letzte der Feuerbach-Thesen rausredet, dass es nicht darauf ankommt, die Welt zu interpretieren, sondern sie zu verändern, muss einige tausend Seiten Marx übersehen, indem er die Welt interpretiert hat und versucht hat, sie zu verstehen, und muss das verkürzen auf die törichte und dumme Parole, dass es alles, was wir heute machen, irgendetwas mit Ärmel aufkrempeln und sich nicht unterkriegen lassen und sonst was überhaupt zu tun hat. Was wir objektiv machen, ist ein paar kluge Gedanken durch trostlose Zeiten retten, und dafür bedienen wir uns manchmal auch der Form der Militanz. Militanz ist überhaupt kein Kriterium, sozusagen revolutionär von reformistisch zu unterscheiden. Überhaupt nicht. Das Denken auf die Subjekte, die handeln, es ist nicht wahr. Eine der beeindruckendsten militanten Jahre in Westeuropa, das ist der Kampf der britischen Stahl- und Bergarbeiter gegen die Schließung ihrer Betriebe. Also da wurde noch zugelangt. Also das kann man noch wirklich sagen, also hat das Wort Gewalt noch seinen Sinn gehabt. Gemessen an den Scharmützeln, die man heute so beobachtet. Aber politisch war das reformistische Militanz. Die wollten ihre Arbeitsplätze in einer verstaatlichten industriellen Komplexen der britischen Wirtschaft verteidigen. Also wer irgendwie glaubt, wo viel los ist oder so, ist da ist es eher revolutionär, und das sozusagen hochhält gegenüber der theoretischen und analytischen Anstrengung, ist schon auf dem falschen Wege. Das macht meine Feindschaft zu den Bewegungsingenieuren aus. Es interessiert mich eigentlich gar nicht genau alles so, wie das genau war in Heiligendamm, ehrlich nicht. Also, was ich damit sagen will, ist, ich kann aufzählen Erfolge von Militanz. Richtige Erfolge, kleine, natürlich nur. Die Rote Flora in Hamburg gäbe es nicht ohne das militante Potenzial, das gedroht hat, was uns in der Stadt los wäre, wenn sie das schleifen müssen. Das ist so. Und deswegen gibt es auch die Hamburger Hafenstraße, das mal berühmteste besetzte Haus, jedenfalls in Norddeutschland. Und das waren Zeit und Weite auch noch drin verwickelt. Aber an der Hafenstraße, großen Frontseite, stand eben zeitweise die Parole Boykottiert Israel. Da stand die Parole Boykottiert Israel, und natürlich ist, soll ich mir jetzt die Füße wärmen an der Geschichte der Militanz zur Erkennung dieser besetzten Häuser, wenn was inzwischen überwunden ist? Ich habe keinen Grund, die schlecht zu reden. Sozusagen das Erkämpfen dieser Häuser dazu führt, dass in einer Hamburger Hauswand, und zwar sehr groß, steht: Kauf nicht bei Juden. Das ist ja die Übersetzung davon. Also was soll das? Ich will damit sagen, die die erste Prüfung, wenn ich an einer Aktion teilnehme, ist nicht die Frage, wie wild geht es dazu oder haben wir da ein bisschen was an Gerangel zu erwarten, sondern ist der Aufruf und das Flugblatt richtig, ist der Gegenstand der Demonstration richtig beschrieben. Ich kann nicht leichtfertig darüber reden, dass Blockupy oder dass die Märzaktion in diesem Jahr in Zeiten der Dämonisierung des Finanzkapitals und der Freisprechung von Mittelstand und produktivem Kapital sich gegen die Europäische Zentralbank richtet. Und wer mindestens den Problematisieren dieses klassisch antisemitischen Konnotation nicht folgt, sondern sagt, aber wir haben da eine ganz gute, wie sagt man, ingenieursmäßige Taktik, wie die mehr friedlich mit den Militanten und so zusammenkommen können, ohne sich im Weg zu stehen. Wer dieses Problem nicht sehen will, das ist blind. Das ist blind. Also das ist kein Aufruf, da nicht hinzugehen, sondern das ist ein Aufruf, zunächst mal zu sagen, mich interessiert der Gegenstand des Flugblatts und der Gegenstand der Demonstration mehr als die Frage, wie militant das dazugeht. Denn das ist doch wir haben ja unheimlich viele Vorgänge. Für deinen Teil war ein ganz gutes Schluss. Oder zumindest für den Teil, den du jetzt gerade fertig gebracht hast. Gut. Die anderen wollen auch noch was sagen. Und mit Paula, da wird man so klein mit. Ja, da geht es um die Minuten. Ich finde, ja, okay. Ich würde ja sagen, Lukas, wären wir auch mit diesem Hausmeister noch fertig. Egal. Also ganz kurz. Hausmeisterin, bitteschön. Das ist völlig wurscht in diesem Fall, das ist schlecht. Es geht um die Struktur. Und um den Schlüssel. Der ist ziemlich asexuell. Aber egal. Ich habe vorhin eine bestimmte Linie, und das ist natürlich einfach das Problem mit Veranstaltungen mit so vollen Podien in so schrecklich kurzer Zeit, dass vieles nicht entfaltet werden kann und wir alle nur andeuten können. Das ist schade, aber vielleicht nehmt ihr es so als einen Einstieg in weitergehende Fragen, weitergehende Veranstaltungen, was auch immer. Bei der ganzen Diskussion um Militanz kommt es auf ein paar Fragen an, die bisher noch nicht ausreichend gesprochen wurden. Ich will es auch nicht tun, ich will nur andeuten, was es ist. Erstmal, Gewalt ist überhaupt noch nicht definiert und ich bin so altmodisch, dass ich zwischen einer Fensterscheibe und einem lebendigen Menschen noch unterscheide. Also ich kenne noch den Begriff Sachbeschädigung und die andere Frage der Gewalt, also wann ist man gezwungen, sich über Notwehr oder andere Situationen mit welchen Menschen auch immer auch körperlich auseinanderzusetzen, hängt von der Situation ab und für mich ist die ganze Militanzfrage eines auf jeden Fall nicht eine moralische Frage. Ich hasse es, wenn moralische Fragen das politische Denken ersetzen, dabei wird man nur blöde. Militanz hat also nur als Stichworte zu tun, ist kein Selbstzweck, sondern ist immer abgeleitet von dem Inhalt, also das, was Thomas eben mit Fragestellung meinte. Erstmal steht ein Konflikt in dieser Gesellschaft, erstmal steht auch nicht irgendein Konflikt von den tausend Konflikten, die es gäbe, sondern auf Basis theoretischer Arbeit eine strategische Entscheidung, wie man aus einer Minderheitensituation, in der man als radikale Linke in dieser Gesellschaft ist, einen Hebel in die Hand nimmt, um zu sagen, okay, wir haben jetzt 100 Probleme, die uns interessieren, wir unterscheiden, nehmen aber jetzt eines, mit dem wir wissen, dass wir bei der Zuspitzung, Polarisierung, bei Aktionen, bei Aufklärungsgeschichten, was auch immer, eine große Wirkung, die über unsere Minderheitenrolle in dieser Gesellschaft hinausgeht, entfalten können. Diese strategische Frage kann man nie beantworten, wenn man vorher nicht reflektiert hat und keine theoretische Arbeit geleistet, sonst ist man sofort bei der Demotechnik und wer bestellt die PA und ich weiß nicht, was die Fragen hier sind. Militanz ist auch nicht eine Liste, ein Katalog von erlaubten oder verbotenen Handlungsweisen. Also dass man sagt, das ist Militanz, sucht euch was aus, sondern ist auch in dieser Frage abgeleitet, dass die Art der Aktion und militant ist ja nur eine Methode der Aktion, davon abhängt, wie groß das Problem ist, wie zugespitzt der gesellschaftliche Kampf, wie vermittelbar die Sache, oder man hat sich aus guten Gründen, die man aber auch vorreflektieren muss, entschieden, sozusagen einfach nur, und das ist völlig legitim, zu zeigen, wie sehr man bestimmte Kreise wie diese Burschis oder andere Figuren verachtet, den Hass auszudrücken und die Abscheu, und dazu ist man auch legitimiert. Man muss nicht gleich darüber ein Buch schreiben über die Burschis, um denen zu sagen können, was für Arschlöcher sie sind. So, also jetzt, ne, das ist jetzt die andere Grenze des Territoriums, was ich vorhin auch von der anderen Seite großgezogen habe. Bei den Burschi-Protesten habe ich gehört, vorhin in den Vorbereitungsgesprächen, dass es auch ein, ich glaube, es heißt Bündnis gegen Rechts gibt, oder irgendeine Fraktion, die auch sagt, wir mögen die Burschis nicht, dann aber betont, dass die Protestler, die Sie organisieren, alle aus Österreich kommen. Wenn ich das höre, kriege ich das Kotzen, weil dann würden diese Leute besser zu den sogenannten Burschis passen, als zu Widerständern, weil sie gar nichts begriffen haben. Mich hat das erinnert an einen Konflikt, den ich vor vielen Jahren hatte bei einer Veranstaltung in Wien über Esoterik und Ökofaschismus, wo es bis zu einem gewissen Grad sehr gut ging und an irgendeiner Stelle, als ich was sagte, was irgendeinen Text traf, den ein KPÖ-Mann, was ich gar nicht wusste, geschrieben hatte, der war dann da und sagte, ich als Deutsche solle mich nicht einmischen in österreichische Fragen. Es wurde dann ziemlich laut. So, und jetzt fasse ich das zusammen. Also das eine, was ich positiv sagen möchte, ist nur, insofern bin ich dann immer wieder bereit zu überlegen, die Kämpfe und das Negative, da haben wir vielleicht auch ein bisschen Differenzen, Thomas und ich, aber ist ja wurscht. Ich überlege immer, was gewesen wäre in bestimmten Phasen, meine ich, 19. bis 20. Jahrhundert oder jetzt, wenn es bestimmte Formen von klügeren, ich messe das nicht an Erfolg oder nicht Erfolg, von klügeren, gut organisierten Widerstand nicht gegeben hätte. Auf welche Stufen gesellschaftlicher Entwicklung und welche Siege der Konterrevolution dann durchgesetzt worden wären. Sie stehen ja auch nicht einem monolithischen Block aus Staat und Kapital gegenüber, der stark ist und wenn wir mal einen Erfolg eingefahren haben, dann bleibt der, sondern die haben dummerweise mehr Macht, mehr Geld, mehr Mittel und noch mehr Waffen und das Militär und ideologische Kaderschulen und Korruptionsmöglichkeiten und Konsumption und Freiheit ist überhaupt nur die Vielfalt von Smartphones. So, das haben die alles auf ihrer Seite und dagegen stinken wir immer, das finde ich schon toll manchmal, stinken wir immer an mit Argumenten und mit der letzten Freiheit, die wir haben, uns den Kopf nicht verblöden zu lassen. Besonders schlimm finde ich es dann, wenn man sich selber den Kopf verblödet und sich Erfolge schönredet und sagt, wir sind jetzt ganz viele und auch Bürger gehen da damit. Dazu nur ein letztes Beispiel aus einer aktuellen Auseinandersetzung meiner Straßenköter-Existenz zu diesen neuen Bewegungen, die wir da bekämpfen. In Deutschland waren erst diese Montagsmahnwachen, die habt ihr inzwischen auch in Wien. Seit einer Weile, die sind ganz deutlich sozusagen die völkische Variante mit offener antisemitischer Ausrichtung, also mit eher hippieskem, esoterischem Einschlag. Und jetzt kommt sozusagen in Deutschland das richtig deutsche Nationale in den größten völkischen Aufmarschen seit 1945. Und was passiert jetzt? Man könnte jetzt sagen, sei doch froh, nach einem Jahr, wo ihr mit Minderheiten gegen das alles gekämpft habt und keiner wollte das ernst nehmen, sei doch froh, dass jetzt, Beispiel Frankfurt, dass jetzt 12.000 auf dem Römerberg standen und ihren Protest ausdrückten und der Stadtkämmerer der CDU redete und der Oberbürgermeister der SPD und 7 so eine Leute und noch 2, 3 reformistische Linke. Und dann war es aber so, 4.500 waren an der Hauptwache und haben blockiert und werden jetzt von der Frankfurter Rundschau niedergeprügelt, weil sie ein Lynchmob gewesen seien. Wir haben nämlich diese Rassisten, diese völkischen und diese Evangelikalen, also die Anmelderin in Frankfurt, nur als kleine Anekdote, man muss sie auch unterhalten, ist eine, die in Jerusalem war und zu der Gott gesprochen hat. Freunde aus Tel Aviv haben mir mal erzählt, sie hätten ein echtes Problem, auch kostenmäßig, mit der Vielzahl von Christen, die in Jerusalem Erweckungserlebnis und Begegnungen mit Jesus und Gott hätten, weil es da langsam ein Problem der Überforderung der psychiatrischen Notversorgung und der schnellen Abschiebung dieser Leute zurück nach Deutschland und in die USA. Aber egal, was ich sagen wollte ist, und das ist das Letzte, was ich dazu sagen möchte, ist, das Problem ist, wir haben jetzt das Problem, und wenn ich jetzt eine reformistische Linke wäre, oder ganz dick drin bei Blockupy, was ich nicht bin, da bin ich durchaus auf kritischer Distanz, würde ich sagen, ist das nicht schön, wir waren 16.500. Das Problem war, die einen haben aber auf den Römer Reden gehalten und wollten nicht zur Hauptwache und dachten, das sei gut für den kommenden Kommunalwahlkampf, wenn wir sich melden. Und dabei sind auch bei denen, die gesprochen haben, Figuren, die im Parlament mit diesen neuen Völkischen und mit diesen Nazis, halben und ganzen Nazis, kooperieren und gesellschaftlichen Umgang pflegen. Und der Meinung sind seit 15 Jahren, dass man die Nazis im Frankfurter Rathaus am besten so bekämpft, dass die Verabredung mit den lokalen Medien nicht über sie schreibt. Das hat dazu geführt, dass wir statt einem Nazis jetzt 9 halbe und ganze Nazis drin haben und dass jetzt diese Gemengelage entsteht. Das heißt, wir sind jetzt gezwungen, einerseits die haben sich jetzt für ein Jahr lang jeden Montag angemeldet im Einsatz. Wir müssen jetzt ein Jahr lang sozusagen versuchen, das möglichst oft oder strategisch an bestimmten Tagen zu verhindern, während wir gleichzeitig falsche Bündnisse abwehren müssen durch eine Auseinandersetzung mit denen, über die andere Arten von Linken sich freuen würden, weil irgendwie, man macht die Augen so zu, setzt eine rosa Brille auf, wie schön wir sind mehr geworden, wenn man die Qualität nicht mehr anguckt und die inhaltliche Grundlage dieser Protesthaltung. Und das ist natürlich vollkommen eine Auseinandersetzung mit dem, was gegenwärtig sich an Antisemitismus in Deutschland entwickelt hat. Und so offen das bei dieser durchgeknallten rechtsesoterischen Mahnwache, also diesen Wahnwichteln, wie ich sie nenne, auch weil es sie so zum Wahnsinn bringt, da hat sich das offener gezeigt. Da wird das vertreten, also die Gleichsetzung von Deutschland von Naziregime mit Israel und Finanzkapitalismus und die geheimen Finanz, da wird das alles ziemlich offen ausgeführt. Leicht verdeckt, aber sehr offen. Aber bei den Pegidisten jetzt, bei dieser, letzter Satz, neuen völkischen Bewegung, ist das nicht mehr nötig, sondern der Kampf gegen die Islamisierung ist einerseits, das ist aber schon relativ gut entschlüsselt im Allgemeinen, ist ein Kampf gegen manifesten und vielfältige Formen von Rassismus, die nur zum Teil was mit Islam oder Muslimen zu tun haben. Und das Darunterliegende ist, dass die Sprache und die Ausdrucksform, und da muss man auch mit Begriffen arbeiten, sich langsam so entwickelt, dass auf diesen Demos, das hören die meisten Journalisten und Kritiker nicht mehr, nur noch gesagt wird, und wer eigentlich an den ganzen Problemen in der Welt schuld ist, da gibt es so eine Macht, darüber müssen wir ja nicht sprechen, das wissen wir ja. Also diese Ebene des verdeckten Antisemitismus ist im Moment massenhaft da, ist aber zugedeckt durch mehrere Lagen oben drüber, die man dann viele Leute auch drauflassen möchten, damit wir uns über die Masse freuen. Ich was anderes sagen, aber es läuft ein bisschen mehr komisch in den so ungefähr, wenn die nicht alle unsere Männer sind, dann tue ich mit denen gar nicht demonstrieren. So, erst wenn sie inhaltlich das Richtige. Und das finde ich falsch, weil da braucht man, das erregen ja die K-Gruppen-Sekten, wie man es früher hat. Jetzt kommt mein Punkt, der ist nur kurz. Das gleich, die Ebene gibt es ja mit der Militanz. Also ich komme aus einer militanten Bewegung, ich bin dafür, aber ich bin auch zu alt, dass ich mir das Haberl aufsetze und für die Straßentrachten dabei bin. Und aus dem Grund finde ich, Aktionen passieren gut, aber ich möchte mich auch beteiligen können, wo ich nicht gleich in der Konfrontation bin. Und da finde ich die Blockaden sehr gut, dass ich gemacht habe. Und als zweites, mir gefällt es sehr, dass die Krawalle voriges Jahr gegeben und die Polizei wieder ein bisschen überfordert sind, weil sie so viel überwachen muss und nicht nur den Ball. Gut, das war's. Also ich will jetzt meine Kontroverse andeuten deshalb, damit ich im Rahmen der 5 Minuten bleibe und nicht drüber gehe. Ich finde die Frage nach der Militanz als Haltung nicht falsch und auch nicht lächerlich, weil sie nach Militanz im außerdeutschen und außerösterreichischen Sprachgebrauch gefragt hat, außerhalb von Deutschland und Österreich versteht man unter einem Militanten oder einer Militanten nicht zwingend jemanden, der Steine wirft oder sonst irgendwie militant im deutschen oder österreichischen Sinn ist, sondern unter einem Militanten versteht man eine Aktivistin, die sich auf Dauer und gegen alle möglichen Widrigkeiten und auch, wenn es langweilig und öd sein kann, an das Projekt bindet, das vorhin mit den Worten von Ulrike Meinhof beschrieben worden ist, Widerstand im Unterschied zum Protest ist, wenn ich dafür sorge, dass alle anderen auch nicht mehr mitmachen. Jemand, der so etwas tut, der sich für diese Tätigkeit auf Dauer verpflichtet und auch die elenden Sachen durchsteht, die damit zusammenhängen, so wie eine Malerin nur dann Malerin sein kann, wenn sie sich einverstanden damit erklärt, dass sie Dreck an den Fingern hat. Ein solcher Genossin, Genosse ist eine Militante. Das ist die Bestimmung dieses Worts außerhalb des deutschen und des österreichischen Sprachgebrauchs. Nach dieser Bestimmung war in der Frage gefragt. Diese Frage halte ich für außerordentlich wichtig, weil wenn man sie beantwortet, wenn man sie zustimmend beantwortet, wenn man sagt, in diesem Sinne verstehe ich mich als eine Militante, dann behauptet man nicht, ein toller Kerl zu sein, der besonders toll Steine schmeißen kann, sondern dann sagt man, dass man, und dann tut man vor allen Dingen, dass man nicht so leichtfertig, wie das hier geschehen ist, bestimmte Sachen, die im politischen Handeln unumgänglich sind, bewegungsingenieurisch, und also, das interessiert mich nicht, ich will auch gar nicht wissen, ob das 10.000 waren, das alles sind für eine Militante gegebenenfalls langweilige und öde Fragen, aber Fragen, um die man nicht herumkommt, wenn man militant sein zu einer ernsten Angelegenheit macht. Das schließt ebenfalls ein, sich nicht leichtfertig, arrogant und eitel von Leuten abzutrennen, die zunächst mal nicht weiterkommen, als das zu tun, was leichtfertig hier abgekanzelt worden ist als fantasievolle Aktion. Ich fand die auch mehr peinlich, bis hin zum Fremdschämen. Ich würde mich aber nicht in dieser Art und Weise, wie das hier geschehen ist, von Leuten distanzieren, die zunächst mal in der Geschichte ihrer Politisierung erstmal nur auf sogenannte fantasievolle Aktionen kommen. Sondern ich würde meine Aufgabe als eine Militante darin sehen, dafür zu sorgen, in langwierigen und zum Teil langweiligen und öden Prozessen, dass Leute mehr wollen als bloß fantasievolle Aktionen dieser Art. Und letzter Punkt zu diesem Begriff von Militanz, der nicht die enge Bedeutung des Steinwerfens hat, auf die man sich in Deutschland und Österreich appliziert, zu diesem Begriff von Militanz gehört zwar zu Recht, nicht zu verwechseln politische und moralische Fragen, aber auf gar keinen Fall dazu, moralische Fragen einfach auszuscheiden. Moralische Fragen sind absolut wichtige Fragen, auch wenn sie keine politischen Fragen sind. Und jetzt komme ich auf den Punkt, wo ich vorher schon eine Kontroverse angedeutet habe. Nimmt jemand, der militant im engen Sinn des Wortes, also solche Aktionen in Gang setzt, startet so jemand möglicherweise eine Kette von Gewalt, die er dann nie zu verantworten hat. Ich verstehe das nicht im ersten Sinne, dass man die Verantwortung übernimmt für die Aktionen der Gegenseite, obwohl eine Militante auch diese Frage mitzubedenken hat, und zwar auch als moralische Frage, nicht nur als politische, auch als politische Frage, also das ist eine äußerst wichtige Frage. Aber ich verstehe die Frage, ob ich durch eine militante Aktion möglicherweise eine Kette von Gewalt auslöse und dafür die Verantwortung zu übernehmen habe, wenn ich Militante will. Auch so, dass ich mich bei der Organisation, bei der Teilnahme an militanten Aktionen im engen Sinn des Wortes auch immer fragen muss, welche Leidenserfahrungen Leute möglicherweise irreparabel davontragen, die auf meiner Seite stehen. Und in diesem Sinne halte ich die Formulierung von Marcuse, den ich sehr schätze, für falsch. Und ich glaube, dass man, wenn man militante Aktionen im engen Sinn des Wortes startet, sehr wohl nach den Konsequenzen fragen muss, die das für sich, für die eigenen Leute und für die anderen Leute halten. Ich halte übrigens den zitierten Satz, behandelt einen Mörder, wie er es verdient, für einen unerträglichen Satz. Wie behandelt man denn nun eigentlich einen Mörder? Totschießen, den Gras stecken. Oder das muss ist man sich da, lass mich bitte ausreden, du hattest deinen Part, dass man sehr wohl zu überlegen hat, wie man eigentlich Mörder behandelt. Ich halte das für absolut gar keine leichte Frage. Es ist eine politische Frage, es ist auch eine moralische Frage und die bieten sie noch einmal, jawohl, und ich bekenne mich A, zur Militanz im weiten Sinn, B, zur Militanz im engen Sinn des Wortes, aber indem ich das tue und indem ich mich dem verpflichte, habe ich mich immer auch den Fragen nach den Konsequenzen dieses Handelns zu stellen, sowohl was den Punkt der Leidenserfahrung angeht, als auch was den politischen Punkt angeht, wie ich dafür sorgen kann, dass alle anderen auch nicht mehr mitmachen. Dankeschön. Gut, ich will mich noch kurz fassen. Einiges, was ich recht hatte, das heißt schon, ist auch schon gesagt worden. Also jedenfalls sollte Sicherheit auch nicht über Gewalt gegen Menschen definieren. Ja, das würde ich auch noch mal ganz kurz ausführen wollen. Da würde ich tatsächlich für im Großen und Ganzen vorbildlich halten, dass die Haltung. Wer ist das? Vielleicht du? Wir haben es gerade schon getauscht. Vielleicht hat es noch was mit dem Funkmikro zu tun, möglicherweise. Kannst du das ja vielleicht mal ausstellen? Ja. Gut, also jetzt zur Haltung zu Gewalt gegen Menschen. Finde ich im Großen und Ganzen richtig, die Haltung, die die Leute im ägyptischen Aufstand 2011 und schon vorher 2009 im Iran gezeigt haben. Das heißt, es ist ja immer so eine Grundsatzdebatte, wenn man in Deutschland sagt, dann ist gewaltfrei, dann ist halt immer diese Haltung des Robbenbabys, das zu dem Mann mit dem Krüppel hochguckt. Also das ist eigentlich die was damit gemeint ist. Während in Ägypten, wie auch im Iran, die Leute halt sagen, Selbstverteidigung gegen die Polizei ist mit Gewaltfreiheit durchaus vereinbar. Ja? Das denke ich für mich grundsätzlich erstmal wichtig. Damit sind natürlich noch nicht alle weiteren Fragen beantwortet, aber ja, und was halt auch wichtig ist natürlich, also das ist auch wissen noch angegangen, zum Beispiel keine Racheaktionen. Ja? Wenn man einen Polizisten gefangen nimmt, ist er anständig zu behandeln, Markus Weiter. Ja? Das ist wichtig jedenfalls, also sich nicht über ja auch die Gefahren natürlich von Gewalt zu sehen, die Geschichte der Linken jetzt von stalinistischen Terror bis zu, sagen wir mal, eher kleinteiligen Sachen wie diesen Stabbrandschüssen. Sollte uns da eigentlich, denke ich, Warnung genug sein. Gewalt gegen Menschen ist letzten Endes eine Aktionsform oder eine Verhaltensweise, die einem aufgezwungen wird, an der man unter manchen Umständen nicht vorbeikommt, die man aber natürlich so gering wie möglich halten muss und in keinem Fall romantisieren sollte, auch nicht, wenn es anderswo passiert. Ja. Sehr ich jetzt auch die PKK und die entsprechenden Leute, die dagegen im IS kämpfen, sehr gut unterstützt werden müssen. Ja? Die Romantisierung, die da jetzt schon in der Stadt gefangen hat, finde ich zum Beispiel fürchterlich. Ja? Wenn 20-jährige Kurden in einen Krieg ziehen müssen, aus dem viele von ihnen nicht zurückgekommen sind, ja? Dann ist es eine Tragödie. Das ist nichts, was ich mit einem Plakat so angreifen sollte. Ja? Da muss die Linke auch wirklich andere Formen des Umgangs damit finden. Ja? Das jedenfalls, finde ich, dessen sollte man sich wirklich enthalten, auch eben angesichts der Gefahren, die gerade in solchen nationalen Befreiungskämpfen in Anführungszeichen die auch immer wieder zutage getreten sind und die auch bei der PKK für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden können. Gut, ansonsten, also ich würde es einfach so sagen, möglichst geringe Anpassungen an kapitalistische Verhältnisse. Ja? Das ist jetzt nicht einfach, aber unter Umständen halt wichtiger, als ein paar Schreiben einzuschmeißen. Ja? Also zu sagen, ich verzichte auf eine Karriere, ich verzichte auf eine Beförderung. Ja, das ist auch eine Entscheidung, die dauerhaft ist unter Umständen, ja, weil jeder kennt Joschka Fischer, denke ich wahrscheinlich auch hier in Österreich. Aufrechter Militant in den 70er Jahren, dadurch eben mitgemacht beim ersten deutschen Krieg 1945. Ja. Also eben ne, eine militante oder kämpferische Haltung ist natürlich keine Garantie für das, was in der Zukunft passiert. Und ja, weiter ist jetzt wichtig, denke ich, für Gruppen ist die politische und organisatorische Unabhängigkeit zu wahren, ganz banal. Ja. Und persönlich kann man sich vielleicht sagen, so viel hat man von der Anpassung letzten Endes auch nicht, weil wenn man sich so diese Leute anguckt, da hat man eigentlich so richtig Spaß und eigentlich hat man sich auch nicht. Also vielleicht hilft das ein bisschen auch, da wenn es dann schwerfällt, vielleicht bei der Sache zu kommen. So, ich sage ganz kurz noch was zum Verfahren. Wir haben es jetzt kurz vor 9. Sie hatten vorgesehen, jetzt erstmal sozusagen, dass die unterschiedlichen Podiumsteilnehmer nochmal aufeinander eingehen können. Ich würde das jetzt ein bisschen einschränken. Jutta hat schon angemeldet, dass sie auf jeden Fall zum Beitrag von Thomas noch was sagen wollte. Vielleicht kann sozusagen eine Person aus dem Podium kann dann auch noch sozusagen darauf eingehen und dann würde ich tatsächlich euch nochmal die Möglichkeit geben, auch Fragen an die Podiumsteilnehmer zu stellen oder Beiträge zu machen. Total. Ja, achso, jetzt ist der Ding gar nicht ab hier. Oder doch? Ja. Also das war jetzt doch ein bisschen der Beitrag von Thomas. Da war ein bisschen zu viel Predigt für meinen Geschmack dabei. Es ist jetzt nicht der Wettbewerb. Also ich habe vorhin gesagt, ich will nicht auflisten, weil das ist alt und interessiert hier wirklich niemanden, wer wann wo was gemacht hat. Aber an dieser Stelle muss ich sagen, ich fand Harlem Damm in vielerlei Hinsicht, bei vielen Fehlern, die passiert sind, eine saugute Aktion. Aber ich überhöhe es nicht und ich interpretiere nicht Sachen raus, die da gar nicht waren. Ich romantisiere nicht, weil das trägt zur eigenen Verblödung bei. Und ich bin auch nicht bereit hier, wir haben hier so einen beschränkten zeitlichen Rahmen und reden irgendwie verschiedene Arten von Deutsch. Wir können jetzt nicht sagen, aber ich meinte eigentlich die Definition des Militanten aus Sri Lanka, aus Griechenland, aus den USA und sonst was. Diese Diskussion lässt sich hier redlich gar nicht führen, weil dieser Begriff, wer ein Militanter ist, ist in den verschiedenen Kulturen der radikalen Linken in verschiedenen Teilen der Welt sehr unterschiedlich definiert, je nachdem, was Geschichte und Kriege und Bürgerkriege und Klassenkonflikte in den jeweiligen Ländern an Einstellungen befördert haben. Es gibt, das ist nur ein Satz, auf den ich bestehe, und das scheint eine zentrale Differenz zu sein, es gibt keinen in dem Sinn militanten, radikalen, anti-autoritären der Emanzipation, der Menschen sich verpflichtet haben, den Menschen, der gleichgültig sein darf gegenüber dem Inhalt, gegenüber intellektuellen Anstrengungen, gegenüber Theorien. Wer mir nur was von tollen Aktionen und Organisierung erzählt, aber sozusagen verächtlich wegwischt, was an Anstrengungen gemacht wird, um die Voraussetzung strategischer Entscheidungen zu treffen, dem misstraue ich zutiefst. Und ich will ein Beispiel nennen, wohin das in konkreten Fällen führt. Ich bin zum Beispiel in Distanz zur Blockupy, unter anderem deswegen, weil das Bündnis so breit ist, dass da Gruppen dabei sind, wo mir oft schlecht wird. Nicht nur, das wäre das Harmloseste, wegen reformistischer Positionen und Regierungsoptionen und all diesen anderen Scheiß, den wir in den letzten 20 Jahren hin und her diskutiert haben, sondern weil jetzt neue Sachen, und denen stellen sich manche nicht, passieren. Und denen muss man sich stellen, und das geht aber nur, wenn man sich im Kopf auch anstrengen möchte. Occupy ist aufgetreten mit diesem wirklich widerwärtigen Slogan 1:99%. Die Bösen sind 1%, wir alle sind 99%. Die haben eigentlich die Masse, die wissen es nur nicht. Und jetzt müssen wir ganz, ganz schlau aktiv sein. Occupy Oakland ist die einzige Gruppe, die ich wirklich schätze, von diesem ganzen Scheißhaufen Occupy. Weil dort in Oakland Linke mit sozialistischer, kommunistischer und sonstiger Kampferfahrung in dieses Projekt reingegangen sind und das sofort um Bündnisse erweitert haben mit antirassistischen Gruppen, antifaschistischen Gruppen, antisexistischen Gruppen, mit dem, was an Linken, gibt es in den USA, auch wenn hier nie darüber berichtet wird, an linken radikalen Gewerkschaftern gab. Und die haben sehr bald dann auch ihren Namen geändert und haben sich totgelacht über Occupy Wall Street, die kannten ja Occupy Frankfurt nicht, die waren noch schlimmer, und haben gesagt, wenn wir 1:99% sind, dann sind ja mit uns im Bündnis alle, die uns täglich drangsalieren, nicht nur als autoritäre Lehrer, auch als Polizisten, als Vertreter staatlicher Repressionsorgane, als Vertreter des Kapitals, als Werbeagenturleute. Die ganze Mischpoke ist dann mit drin und plötzlich unser natürlicher Bündnispartner. Das führt jetzt dazu, weil andere sich genauer damit auseinandersetzen und den Vorteil für sich erkennen, dass jetzt diese neue völkische Bewegung, mit der sich viel zu wenig innerhalb bestimmter linker Teile auseinandergesetzt wird, dass da ein gewisser Jürgen Elsässer, der mal vor 25 Jahren Kommunist und radikaler Linker war, jetzt da auftritt, mit dem muss ich mich leider beschäftigen, weil er mich verklagt hat, weil ich ihn dann genannt habe, was er ist, was ich jetzt nicht sagen darf, aber alles sagen. Beispiel, letzter Satz, dieser Jürgen Elsässer tritt auf bei Reden in Berlin, bei Reden vor Wirtschaftsleuten in der Schweiz, eingeladen von der SVP, das ist diese rassistische Partei, tritt auf und sagt, ja, er übernehme das von Occupy, 1:99. Dann sind da drin die Elenden, die Arbeitslosen und dann erwähnt er noch eine marginalisierte Gruppe und dann aber auch die guten Teile des produktiven Kapitals. Und er beschreibt es in anderen Texten und da ist ganz klar, da ist die halbe schwäbische deutsche Rüstungsindustrie mit drin, in diesem Pakt von 99. Gratuliere zu solchen Bündnispartnern und zu solchen Andockstellen ideologischer Art, die das, was man da mühsam aufbaut, und dafür bin ich ja, verdammt nochmal, dass man sich dann gleich das Gift reinkohlt und von vornherein die Zerstörung dessen, was man so mühsam aufbauen will, mit ins Haus holt. Das geht aber leider nur, die Gefahr abzuwenden, wenn man Intellektualität und theoretische Arbeit nicht verächtlich macht. So, ihr habt jetzt die Möglichkeit, nochmal Fragen zu stellen oder Statements loszuwerden oder Diskussionsangebote. Gibt es denn Fragen als allererstes mal? Die ganze Frage um Militanz und um Gewalt und um den Akademikerball ist eine sehr inhaltvolle, dass man sehr Grundwissen mit reinbringen muss, um das zu analysieren und das zu verstehen. Und ist so schon seit längerem ein Weg, wie das meinen Mitmenschen klar machen kann, wie das teilen kann, ohne dass ich ihnen eine jahrelange Fortbildung empfehlen muss, dass es verstanden wird. Gibt es da irgendwelche Tipps oder Hinweise? Wie kann man damit umgehen? Wer möchte denn darauf antworten? Du hast ja sozusagen den Part des Sich-Bildens zumindest ziemlich stark gemacht. Vielleicht möchtest du da auch antworten? Ja, also das muss ich nochmal ein bisschen konkreter. Also mit wem möchtest du... Also, meine Mitmenschen. Ja, das ist ja sehr allgemein. Ne? Also was für Mitmenschen? Also jetzt also, ich meine, du kannst jetzt jemanden auf der Straße ansprechen, über den du nichts weißt, und dann musst du natürlich jetzt von vorne anfangen oder so. Also das ist jetzt ein bisschen schwer, natürlich so allgemein zu bearbeiten. Ja? Also was ich vielleicht ein bisschen anders gesagt habe, Achso, genau, dass der Protest gegen den Akademikerball als Affront gegen den österreichischen Staat gilt. Ne? Also ich finde das ja gut, wenn das so ist. Ja, ne? Und das würde ich durchaus auch positiv sehen, wenn ihr das geschafft habt. Ja? Das wiederum schränkt natürlich jetzt, also sagen wir so, jetzt die, wenn ich mal davon ausgehe, dass es nicht so viel anders ist als in Deutschland, dass die meisten deiner Mitmenschen sich als Patrioten verstehen, wirst du natürlich jetzt ein Problem haben, wenn du ihnen sagst, also wir demonstrieren, ich sage jetzt mal, ich bin jetzt kein Experte für die ganzen Details, wer das genau ist, ja, wir demonstrieren gegen die extreme Rechte, aber auch dagegen, dass die Bürgerlichen, also die Patrioten in Anführungszeichen, die ja nicht Nationalisten sein wollen, dass sie da mitmachen und dass das hier in der Hochburg stattfindet und damit quasi so eine Reihe enthält, also sobald du, was ich ja richtig finde, eben die Verbindung zur Nation, zum Wettbewerbsstaat ziehst, hast du natürlich die meisten deiner Mitmenschen gegen dich. Ja? Und dann hast du natürlich ein konfrontatives Gespräch, das ist nicht falsch, um eins zu führen. Das ist natürlich ziemlich anstrengend und führt meistens zu nichts. Ja? Ich weiß noch nicht, was ich dir jetzt konkret raten soll. Ja? Also ich meine, ich kann natürlich jetzt, das würde jetzt ein bisschen beiführen, also jetzt... ja, eben, das natürlich, Patriotismus kann kein harmloser Irrglaube sein, klar, ja, es kommt aber natürlich auch heute, selbst in vergleichsweise in modernen westlichen Staaten, die sich als Einwanderungsgesellschaften definieren, aber natürlich weiterhin rassistisch sind, ja, kommt natürlich allein durch die Weltmarktkonkurrenz eine gewisse Aggression rein, ja, also es geht ja auch ganz offiziell darum, anderen die Geschäfte wegzugeben, das wird nicht so aggressiv ausgedrückt, ja, aber schon da hast du natürlich so einen Übergang zum aggressiven Nationalismus, was jetzt in Österreich weniger stark ist als in Deutschland, ist eine militärische Absicherung, dass Militär kann auch für wirtschaftliche Zwecke eingesetzt werden und ups, plötzlich ist man ja schon fast da, wo die Nazis stehen. Ja? Also es ist natürlich jetzt sehr verkürzt. Ja? Also, ob du das mit deinen Mitmenschen, wenn du jetzt an der Imbissbude stehst und dann nicht mehr miteinander eine Wurst isst oder eine Cola trinkt, musst du natürlich da jetzt nicht unbedingt so fürchterlich viel Erfolg haben. Ja? Also insofern, ich habe nichts dagegen, wenn Leute versuchen wollen, irgendwen auf der Straße zu agitieren. Also wer Spaß daran hat, ja. Also ich fürchte aber, dass das natürlich bei den meisten erstmal sehr schwierig sein wird. Ja? Was ich auch bis jetzt hier weitergeholfen hat. Also, es ist so eine allgemeine Form. Also ich halte jetzt schon, also eben Antifa, ja, überhaupt natürlich jetzt neben dem rein praktischen, dass man eben rassistische Gewalt vorgeht und Selbstverteidigung und so weiter. Wäre natürlich sein politischen Aspekt, würde ich mal sagen, schon in Richtung hin auf das Antinationale. Und damit stößt du aber eben natürlich bei der Mehrheit milde ausgedrückt auf Widerspruch. Heute natürlich auch sofort auf Aggression. Ja, also weiterhin, ich glaube nicht, dass es in Deutschland anders würde, ja, aber alles, was das jetzt eben als Gegenreaktion gerichtet, also eben Aggressionen aus, die nicht so fern sind von denen, die. Ja, das ist auch Mohammed-Karikatur. Ja, also insofern hast du da einfach keine leichte Aufgabe. Ja? Und ich würde aber viel weiter. Jetzt kann ich das jetzt auch nicht sagen. Sorry. Okay, hier gibt es auch noch Fragen. Ja, beziehungsweise ich kann es auch mit einer Antwort auf deine Frage vielleicht mit verbinden, weil ich glaube, also wird ja schon gesagt, Marcuse, dem Naturrecht und so, ich glaube, so eine abstrakte theoretische Diskussion ist gut und man kann sich auch in konkreter Politik daran orientieren. Ich glaube aber, wenn man über militante Politik redet oder die jemanden erklären will, dann muss man es sehr konkret erklären, um was es da geht. Und zum Beispiel morgen bei dem WKR-Wahl, um nochmal auf das konkrete Ereignis zurückzukommen, ich glaube, da muss man auch nochmal abweichen ein bisschen von dem Marcuse-Statement oder was hinzufügen. Nämlich bei dem konkreten Kampf des Antifaschismus unterscheidet sich insofern von anderen Kämpfen, wo wir vielleicht nach vorne wollen, wo wir eine positive Reform haben möchten oder die Revolution, ist die Ausnahme bei dem antifaschistischen Kampf, es ist der einzigste Kampf, den wir uns auf keinen Fall erlauben können zu verlieren. Und aus diesem auf keinen Fall dürfen wir den antifaschistischen Kampf verlieren, leitet sich eben auch ab. Lass dich nicht davon beeindrucken. Warum ist das? Ich glaube, jetzt ist es wieder. Genau, und aus diesem Grund ist im antifaschistischen Kampf eben, darf man sich selber nicht der Mittel berauben, weil das Kriterium für den Antifaschismus muss der Erfolg sein. Und daran müssen wir die Aktion ausrichten. Und das kann sehr breites Repertoire sein und das muss auch konkret diskutiert werden, was in der jeweiligen Situation erfolgversprechend ist und was nicht. Das kann die Sitzblockade sein, das kann aber auch sein, den Wahl mit mehreren Mitteln zu verhindern. Das kommt auf die konkrete Situation an und das kann auch durchaus, kann da vielleicht die Mischung manchmal die Stärke sein. So viel zum Antifaschismus und... Darf ich dich was fragen? Warum ist das der Einzige, den wir nicht verlieren dürfen? Ja, okay, wenn du mich so fragst, ich finde natürlich, wir dürfen keinen Kampf verlieren, aber ich glaube, aus der deutschen Geschichte mit der Shoah und der österreichischen mit dem Nationalsozialismus, die sind die Folgen so katastrophal und wenn die Leute jetzt, die ja in den Ball, die da feiern, die, auch wenn die nur friedlich sind, wo man sagen kann, wie kann man, und das ist ja die Diskussion, die in Österreich geführt wird, wie können wir friedlich, auch friedliche Menschen, die wollen nur tanzen, so, man sagen kann, dieses friedliche Tanzen, zu was das in der Geschichte führen kann und zu welcher Gewalt, würde ich sagen, das ist ein Kampf, den darf man nicht verlieren. Das ist was anderes, als wie wenn es nur um eine Lohnerhöhung geht, in Anführungsstrichen nur, wo ich auch bin. Dafür natürlich sollen wir auch diesen Kampf verlieren. Bloß ist es ein freundlicher Gespräch in der praktischen Erfahrung der letzten Jahre, wie es gelaufen ist. Aber auch um auf ein jüngeres Beispiel zu kommen, zum Beispiel Rostock-Lichtenhagen. Da hat zum Beispiel die antifaschistische Bewegung verloren. Und was passiert ist, ist so ein Häuser angezündet, wo Menschen drin leben. So. Und das würde ich sagen, das sind so konkrete Beispiele, wo ich sagen würde, da stellt sich das Problem etwas anders dar, als jetzt vielleicht bei anderen Kämpfen. Und daraus erklärt sich dann auch eine gewisse Legitimation von gewissen Mitteln. Und die Diskussion ist eine andere. Der Ernst ist auch eine viel größere geht es jetzt, ja, ich möchte jetzt keinen anderen Kampf erwähnen, so, weil ich möchte es jetzt nicht, auch nicht gegeneinander ausspielen, aber ich finde, der antifaschistische Kampf hat insofern eine kleine Sonderstellung und zu der Frankfurt-Diskussion, die sich aufgemacht hat, Blockpokal, nicht Blockpokal. Ich glaube, das ist, wie man sonst eigentlich über Militanz redet, ist auch oft die Frage verbunden damit, eigentlich zwischen dem Gegensatz zwischen Reform und Revolution, wie radikal ist was, wie nicht radikal ist was, wurde ja schon gesagt, dass Militanz ist eigentlich nur ein Mittel und nicht die Sache selbst. Und ich wohne zwar nicht mehr in Frankfurt so, mittlerweile in Österreich, aber ich merke schon an den Frankfurter Positionen, die es hier vorne gab, dass ich in Frankfurt politisiert worden bin und dass ich da eigentlich ganz gut in der Mitte stehe. Weil auch in Frankfurt wurde zum Beispiel die Studiengebühren verhindert. So. Und das war auch eine Mischung, in dem es zum Beispiel militante Proteste gegeben hat, aber wo sich die Militanten teilweise haben. Okay, ich glaube, man sollte es nicht, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, man sollte nicht ausspielen, militante Zerstörung gegen friedlichen Protest, was besser ist, sondern es kommt auch darauf, Militanz daran zu messen, was wir durchsetzen können. Ja, aber das ist jetzt sehr verkürzt. Als letztes wollte ich auch noch ein Statement machen und dann müssen wir tatsächlich leider schon zum Ende kommen. Ihr seht, es wird unruhig und wir hatten ja gesagt, dass wir eigentlich nicht mehr als 2 Stunden machen wollen. In Wirklichkeit war die Militanz gegen den WKR, weil gegen Militanz gegen den WKR war schon erfolgreich. Allein, dass im öffentlichen Diskurs, der gewertet wird, darüber geredet wird, natürlich muss der öffentliche Diskurs sich von den Militanten distanzieren, aber ohne die Militanz hätte es nicht die breite Bewegung auf 2012 gegeben und auch weiterhin. Also insofern, da sind viele Leute überzeugt worden und ich persönlich glaube, mit Militanz oder Gewalt hat die normale Bevölkerung viel weniger Probleme aus den meisten linken 17-Jährigen. Ab jetzt kann man auch zu mir sagen. Nein. Dann machen wir es uns hier noch ein bisschen gemütlich. Okay. Die Debatte vom Verhältnis zwischen Form und Inhalt hat tatsächlich sozusagen eine große Breite, wie ihr das heute Abend hier auch schon gehört habt. Und auch sozusagen die Problematik der Inhaltslehre in den Aktionen wurde hier durchaus immer wieder hin und her gewälzt. Vielleicht ist sozusagen nochmal auf den BKR-Ball sich zu beziehen. Und das, was sozusagen hier auch als irgendwie bürgerliches oder sozusagen bürgerliches Engagement oder was eigentlich bürgerliches Engagement sein sollte, das, was da irgendwie morgen durchaus mit passiert, das ist eben eine Art Stellung halten. Mehr ist es wohl nicht, aber immerhin. Vielleicht sozusagen schließe ich jetzt damit, will gleich noch ganz kurz was zu der zu dem Ablauf morgen was sagen und vielleicht könntest du ganz kurz, es gibt noch was ganz Wichtiges, was wir uns mitteilen. Ja, ich sollte noch mal kurz auf den Büchertisch hinweisen. Ach, das war nicht ganz fertig. Also, ich wollte jetzt hier noch kurz das Statement des NOWKR-Bündnisses vorlesen. Wie ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt, ist die Demonstration des NOWKR-Bündnisses verboten worden, beziehungsweise behördlich untersagt worden. Damit fällt ein zentraler Anlaufpunkt und Ausdruck von antifaschistischem Protest weg. Wenn ihr euch die Karte anschaut, zeigt sich, dass die angemeldeten Kundgebungen der anderen Bündnisse die Hofburg dicht machen. Einzig das Burgtor am Heldenplatz ist noch offen. Es ist also in diesem Jahr zum ersten Mal realistisch, den Ball und damit das Vernetzungstreffen der extremen Rechten unmöglich zu machen. Das Burgtor. Ah, sehr schön. Okay, jetzt haben wir sogar einen. Ja, das habe ich gerade nicht mitbekommen. Das Burgtor scheint die geplante zentrale Anreiseroute für die extremen, für die Burschis und deren Anhang zu sein. Dies ist auch der tatsächliche Grund, warum die Demonstration verboten wurde. Die fadenscheinigen Verbotsbegründungen der Polizei sind vorgeschoben, und die, um die ungestörte Anreise sicherzustellen. Ein Gewaltaufruf, wie ihn Herr Pürstel von der Polizei gefunden haben möchte, gibt es von uns nicht. Darum erscheint es uns sinnvoll, ab 18:30 Uhr in der Gegend rund um das Burgtor unterwegs und aktiv zu sein. Wir rufen zu keiner Versammlung auf, da weitere Verbote drohen. Also lasst euch aber trotzdem nicht einschüchtern, nehmt an den vielfältigen Aktionen gegen den Akademikerball teil und lasst uns ihn dieses Jahr gemeinsam unmöglich machen für ein Ende der Gewalt.